Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Erster Mose 1, Vers 1 heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte oder brütete der Geist Gottes. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du heute Abend über uns brütest. Herr, auch über allem Ungeordneten, was noch vielleicht in unseren Seelen oder in unseren Gedanken oder in unserem Leben sein mag. Vielleicht haben wir zu Hause Dinge zurückgelassen, die noch ungeordnet sind, Herr. Vielleicht haben wir Sorgen um unsere Familienangehörigen auf dem Herzen. Vielleicht sind Belastungen auf unserer Seele, Gedanken, die uns nicht loslassen wollen, Herr. Aber ich danke dir, Heiliger Geist, dass du bereits brütest. Brütest auch über der Finsternis. Brütest über dem Chaos. Brütest über dem, was ungeordnet war. Der Heilige Geist brütet heute Abend. Er brütet über dein Leben. Er brütet. Halleluja. Und dann kommt der Herr. Da sprach Gott: Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte Licht auf. Also der Heilige Geist brütet nicht einfach nur so über uns heute, sondern er brütet, damit das Wort Gottes durch seine Gegenwart Ordnung in dein Chaos bringt. Und wenn du hierher gekommen bist und da ist noch dieses Chaos gewesen in deiner Seele oder in deinem Leben, dann streck dich einfach gerade jetzt aus, weil hier kommt das Wort des Herrn für dich heute Abend. Hier kommt das Wort des Herrn für dich heute Abend. Und in dem Namen Jesus und in der Autorität des Heiligen Geistes spreche ich jetzt zu jeder Unordnung in deinem Leben. Ich spreche in dem Namen Jesus zu jeder Sorgenlast in deinem Leben. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, komm runter von den Seelen in Jesu Namen. Alles, was belasten will, alles, was im Hintergrund sich aufhalten will, in dem Namen Jesus, jede Angst um Familienangehörige, jemand ist hier, du hast Angst um deine Firma, gerade jetzt ist Chaos in deiner Firma, gerade jetzt in dem Namen Jesus, ich spreche zu dem Chaos und ich sage, es werde Licht in Jesu Namen, es komme göttliche Ordnung hinein in diese Situation, es komme göttliche, herrliche, übernatürliche, göttliche Ordnung hinein. In Jesu Namen, der Heilige Geist ist hier. Oh, und er ordnet, er ordnet. Oh, da ist transformierende, ordnende Kraft heute Abend hier. Transformierende, ordnende Kraft. Er ordnet dich aus. Er richtet dich aus auf seinen Geist. Er richtet dich aus auf seinen Geist. Ich sehe bei Einzelnen hier im Raum, ich sehe wie Tornados, so Wirbelstürme, genau, wie so ein Wirbel über Einzelnen, wie so ein Wirbel. Und dieser Wirbel ist der Heilige Geist, der über dir wirbelt und der wirklich wie so ein Tornado alles mit nach oben nimmt, was nicht auf deine Seele gehört. Alles, was da nicht drauf gehört, es hebt sich jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Da ist Freiheit. Wo ist sein Geist? Da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Halleluja. Halleluja. Lass es ziehen. Lass es ziehen. Lass es ziehen. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Wir danken dir, Heiliger Geist. Also während du hier bist, kann Gott die Dinge bei dir zu Hause, ohne dass du da bist, in seine göttliche Ordnung bringen. Also er ist außer Raum und Zeit. Er kann gerade jetzt deinem Angehörigen dort im Krankenhaus begegnen, um den du dir Sorgen machst. Er kann gerade jetzt deinem Kind begegnen, das vielleicht Probleme hat. Er kann gerade jetzt deiner Mutter begegnen, die mit diesen Krankheitssymptomen zu kämpfen hat. Gerade da, wo sie jetzt sind, diese Personen. In Jesu Namen, ich sehe, wie diese Wirbel sich heben, wirklich von hier im Raum sich heben und wie sie kommen auf Menschen, die nicht hier im Raum sind, aber die Söhne und Töchter, die hier im Raum sind, auf dem Herzen haben, vielleicht hunderte von Kilometern entfernt, aber diese Wirbel kommen und sie berühren diese Personen gerade jetzt in dem Namen Jesus und heben sie auf eine andere Ebene im Geist. Halleluja. Wunder tun in unserer Mitte. Sehe was ganz Interessantes, das habe ich so noch nie gesehen, aber ich glaube, dass Gott heute Abend wirklich an mehreren Personen gleichzeitig Wunder im Bereich des Zahnfleisches und des Gebisses tut heute Abend. Halleluja, Halleluja, Halleluja. In der Herrlichkeit Gottes sage ich in Jesu Namen, göttliche Ordnung kommt hinein jetzt in Jesu Namen, in dein Zahnfleisch, in dein Kiefer, in dein Gebiss, in dem Namen Jesus. Oh. Oh. Kreative Kraft. Kreative Kraft. Kreative Kraft. Kreative Kraft. Es sind mindestens 10 Personen im Raum, die gerade jetzt ein kreatives Wunder in ihrem Kiefer bekommen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Preise dich, preise dich. Oh, empfange es. Der Wunderwirker ist hier. Weißt du, der am ersten Schöpfungstag gesprochen hat, es werde Licht. Er ist der, der auch heute noch spricht und der Licht in die Finsternis spricht. Der Klarheit in das Chaos spricht. Der Ordnung in die Unordnung spricht. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Wenn du hierher gekommen bist mit Schmerzen in deinem Körper, die dich einschränken, auch gerade während du dich bewegst, sehe das gerade, Leute, die Schmerzen haben, wenn sie sich bewegen. In dem Namen Jesus. Der Heilige Geist brütet über diese Stellen. Er brütet über dein Knie. Ich sehe es, wie er über Knieentzündung brütet. Ich sehe, wie er über einem Knöchel brütet. Ich sehe, wie er über der Achillessehne brütet. Ich sehe auch, wie er vorne über den Fuß, da diese Nerven und Sehnen, die über den Fußrücken einfach gehen. Ich sehe, wie er brütet darüber in dem Namen Jesus. Und göttliche Ordnung kommt da hinein, gerade jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Und ich setze Verherrlichung frei. Ich sage, es werde Licht in deinem Körper. Und jede Entzündung verlässt deinen Körper jetzt in dem Namen Jesus. Jeder Schmerz geht jetzt raus aus deinen Gelenken, aus Schultergelenke in dem Namen Jesus. Jeder Schmerz geht raus, jede Entzündung geht raus. Jeder eingeklemmte Nerv löst sich jetzt in dem Namen Jesus. Jeder Knochen, jeder Wirbel, jede Bandscheibe kommt jetzt an ihren Platz in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Muskeln lösen sich jetzt in dem Namen von Jesus. Herr, danke für deine kreative Kraft. in den Körpern, gerade jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, du solltest gerade jetzt einfach, ohne zu denken, weißt du, denk nicht in der Gegenwart Gottes, denk nicht, sondern beginn einfach, ohne zu denken, beginn einfach, dein Gelenk zu bewegen, beginn einfach, dein Körperteil zu bewegen, da ist Heilung, da ist Schmerzfreiheit. Oh, da ist seine Herrlichkeit, die Ordnung bringt in deine Knie, Ordnung bringt in dein Hüftgelenk, Ordnung bringt in deine Halswirbelsäule, einfach gerade jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt, die Schmerzen verlassen dich, Halleluja, Halleluja, die Knochen rücken sich ein, gemäß der Schöpfungsordnung Gottes, gerade jetzt einfach, tu einfach das, was du vorher nicht tun konntest, beweg es einfach in Jesu Namen, hüpf oder spring oder beug dich nach vorne, wenn du Probleme hattest mit dem Rücken, da ist seine Gegenwart, da ist seine heilende Kraft, Halleluja. Es sind mindestens 20 Personen, mindestens 20 oder 25 Personen, deine Schmerzen. Wenn du es jetzt testest, wenn du jetzt reingehst, deine Schmerzen sind weg. Halleluja, test es einfach mal gerade. Test es einfach mal gerade. Test es einfach mal gerade. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Streck mal deine Hand aus, wenn deine Schmerzen weg sind. 1, 2. Streck deine Hand aus, wenn deine Schmerzen weg sind. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Streck deine Hand aus auf der Empore. Streck deine Hand aus. 12. Danke, Jesus. Da drüben auch 13. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ergreif's. Geh rein. Das sind nur 7, die noch reingehen können. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, wow. Wow. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, jetzt haben nochmal 5 empfangen. Jetzt haben gerade nochmal 5 empfangen. Jetzt haben gerade nochmal 5 empfangen. Bewege es. Bewege es. Und dann streck deine Hand aus, wenn du merkst, wow, ja, das, was ich vorher nicht wirklich richtig bewegen konnte, jetzt kann ich es wieder bewegen oder die Schmerzen sind weg. Streck deine Hand aus, wenn dich das betrifft. 1, 2 und noch 3, 4 da auch. Halleluja. Da hinten 5. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Lass uns ihm die Ehre geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, der Heilige Geist ist hier. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, ja. Für dein heilendes Werk. Danke für deine Wunder. Danke für deine Zeichen. Oh, ich glaube, dass wir in diesem Wochenende einige Zeichen seiner Gegenwart erleben werden. Also es gibt Wunder. Wunder sind einfach radikale Veränderungen von einer Minute auf die andere, vom Minus zum Plus. Das sind Wunder. Und dann gibt es Zeichen. Zeichen sind Dinge, die Gott tut, um uns einfach zu erfreuen und uns zu zeigen, seine Gegenwart ist hier. Zeichen weisen auf etwas hin. Sie weisen, genauer gesagt, auf jemand hin. Sie weisen auf Jesus hin. Halleluja. Zeichen seiner Gegenwart. Oh, wir danken dir, Herr. Wir wollen die Zeichen und wir wollen die Wunder, Herr. Wir wollen alles. Wir wollen alles. Wir wollen alles. Wollen alle. Oh, ich glaube, einige kriegen gerade jetzt schon Öl in den Händen, während du deine Hände ausstreckst. Merkst du, wie übernatürlich Öl in deine Hände kommt? Oh, das sind Zeichen. Das sind Zeichen für die Salbung Gottes. Sag mal, weißt du, wir sind in diesem Raum, wir sind in diesem Bereich, wo die Salbung Gottes fühlbar wird, wo sie sich manifestiert. Sie ist Geist, aber sie manifestiert sich auch im fühlbaren Bereich. Halleluja. Halleluja. Streck ihn nochmal aus. Danke, Herr, für das Öl deines Geistes auf uns und in uns. Und danke, Heiliger Geist, dass du diese Realität bestätigst. Durch die Zeichen. Durch die Zeichen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Jetzt kannst du deine Hand runternehmen und mal eine Faust machen. Dann machst du es wieder auf. Puh, oh, ich kann es spüren. Halleluja. Da, in beiden, jetzt in beiden. Halleluja, danke, Jesus. Wer spürt, dass es nass wird in deinen Händen? Du, ja. Halleluja, du auch. Halleluja, danke, Jesus. Wer spürt es noch? Streck deine Hand aus da hinten, auch überall im Raum. Überall, wow, überall, Halleluja. Überall. Da oben auch auf der Empore, Halleluja. Danke, Jesus. Zeichen. Er salbt dich an diesem Wochenende. Oh. Halleluja. Halleluja. Herr, wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart. Kein Auge gesehen, was kein menschliches Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Und Jesus, wir sagen, wir lieben dich. Ich sage mal, ich liebe dich. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben deine Herrlichkeit. Lieben die Substanz deiner Person. Danke, dass du in unserer Mitte bist durch den Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Also warum starben sie nicht im Paradies? Warum starben sie nicht im Paradies? Weil sie permanent die Luft des Himmels einatmen. Weil sie permanent die Herrlichkeit Gottes einatmen. Weil sie permanent umgeben waren von der Substanz des Himmels. Jesus hat uns die Herrlichkeit wiederhergestellt. Jetzt kannst du diese Luft einatmen. Sie bringt Leben. Sie bringt Gesundheit. Sie bringt Stärke. Göttliches Leben. Halleluja. Blase, Heiliger Geist, blase in unserer Mitte an diesem Wochenende, Herr. Oh, lass diesen Raum hier einen permanenten Obersaal sein, Herr. In dem du bläst, in dem du wehst, Heiliger Geist. In dem du uns anbläst und in dem du uns durchbläst, Herr. Oh, und in dem du uns hineinnimmst in die Wirbelwinde deines Geistes, Herr. In dem du uns hochnimmst, Herr. An himmlische Orte, Herr, in dem du uns verwandelst in das Bild, das wir anschauen, das Bild von Jesus, das Bild seiner Herrlichkeit, von Herrlichkeit zur Herrlichkeit. Verwandle uns, Heiliger Geist. Thank you. Halleluja. Bleib einfach nur ruhig eine Minute. Denk einfach mal eine Minute nichts, sondern überlass dich einfach dieser Gegenwart. Überlass dich dem Strom seines Geistes. An deinen Platz gehst, sag mal zu zwei, drei Leuten, denen du begegnest, Zeichen und Wunder. Okay? Einfach nur Zeichen und Wunder. Okay? Zeichen und Wunder. Halleluja. Halleluja. Ihr auf der Empore, kommt einfach in die vorderen Reihen auf der Empore, dann seht ihr besser, wenn der Sprecher gleich hier sein wird. Morgen, wenn die Empore komplett voll ist, dann werden wir das Pult nach oben stellen, aber heute geht es noch so. Ihr könnt von der ersten Reihe gut sehen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, so schön. Halleluja. Preist den Herrn. Der Heilige Geist brütet. Amen. Und zum Brüten kommt das Wort Gottes. Amen. Und wir haben heute Abend die große Ehre, dieses Wort Gottes zu hören von einem wunderbaren Freund dieses Hauses, der bereits seit fast 10 Jahren hier nach Deutschland kommt, zu uns. 2014 das erste Mal hier war. Und it's true. 2014 was the first time. Halleluja. Und wirklich ein sehr, sehr guter Freund von uns. Und wir sind so unendlich dankbar, dass wir an diesem Wochenende die besondere Ehre haben, fast seine ganze Familie in unserer Mitte zu haben. Halleluja. Preist den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Seine Frau Janet, die beiden Mädels, ich weiß nicht, wo sie gerade sind. Der Sohn ist in den USA geblieben, weil der heiratet demnächst. Der muss noch was vorbereiten. Preist den Herrn. Aber wir sind so geehrt. Joshua und Janet sind wirklich zwei ganz, ganz besondere Träger der Herrlichkeit Gottes. Und wir haben hier bei Glory Life schon so viel durch sie empfangen und so viel gezogen, auch von dem Mantel, den sie tragen. Und deswegen sind wir einfach sehr, sehr geehrt, dass Sie heute hier sind. Sie sind heute direkt hier reingeflogen, in Frankfurt angekommen, hierher gefahren und jetzt hier direkt frisch hier in den Raum gekommen. Und jetzt wollen wir Sie mal so mit so einem richtig kräftigen Herrlichkeitsapplaus willkommen heißen. I want to welcome you both. Let's get up. Hallelujah. Let's get up. You want to come forward, both of you? Yeah, okay, great. So, you've got free range. We're giving Freiraum, einfach zu dienen, wie der Heilige Geist sie führt. Joshua wird sie besetzen. Hier ist Joshuas Mikro. Here is your microphone. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. The glory of God is here. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. And it took me about 10 years to get here. Und es hat mich 10 Jahre gebraucht, bis ich hierher kommen konnte. Can you believe it? Könnt ihr das glauben? Well, now is the time. Aber jetzt ist die Zeit. I said to Joshua on the way here as we were flying here. Ich habe zu Joshua gesagt, dass wir hierher geflogen sind. There's something powerful about our family being here together. Da ist was Starkes darin, dass unsere ganze Familie hier ist zusammen. There's a fullness in the family. Da ist eine Fülle in der Familie. And so I believe there's another level of fullness that's going to manifest and break out in and through each and every one of your lives. Und ich glaube, deswegen wird eine ganz neue Fülle in deinem Leben durchbrechen heute. The fullness of his glory is already here. Die Fülle seiner Herrlichkeit ist schon hier. What a beautiful atmosphere. Was für eine wunderschöne Atmosphäre. For his glory to move. Für seine Herrlichkeit, dass sie sich bewegen and kann. As his glory is moving in. Und während seine Herrlichkeit reinkommt. There's a shaking that's taking place. Wird alles erschüttert. Actually, when we got to the hotel this evening. Als wir heute Abend ins Hotel gekommen sind. I laid down in the bed for a few moments. Habe ich mich kurz hingelegt. And I started to shake and vibrate. Und ich musste war ganz geschüttelt und musste. That doesn't usually happen to me. Und normalerweise passiert mir das nicht. When I'm going to lay down and rest. Wenn ich mich hinleg. But I took it as a sign for this weekend. Aber ich habe das als ein Zeichen für dieses Wochenende gesehen. That there's a powerful shaking. Dass da ein kraftvolles Erschüttern that's ist. That's taking place in the spirit. Das im Geist stattfindet. But it will also come and take place in the natural. Aber es wird auch im Natürlichen stattfinden. Because everything that can be shaken is going to be shaken. Weil alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. And there's things that need to be shaken. Und dann gibt's Dinge, die müssen erschüttert werden. And removed. Und entfernt werden. Chains that have been holding on tightly to you are being broken this weekend. Ketten, die sich an dir festgemacht haben, die werden jetzt abgebrochen. There's a newfound freedom in his glory. Da ist eine neue Freiheit in seiner Herrlichkeit. And so he's releasing freedom where there's been bondage. Und deswegen setzt er Freiheit frei, da wo Knechtschaft war. There's a shaking. Da ist eine Erschütterung. Shake, shake, shake. Schüttel, schüttel. Just yield to the shaking. Also gib dich einfach dieser Erschütterung hin. Yield to the movement. Gib dich dem hin, dieser Bewegung. It's a beautiful thing about the glory. There's always movement in the glory. Das Wunderschöne an der Herrlichkeit ist es, dass da immer Bewegung ist in der Herrlichkeit. Are you willing to move? Seid ihr bereit, euch zu bewegen? Are you willing to shake? Seid ihr bereit, erschüttert zu werden? Are you willing to surrender at a whole new level? Seid ihr bereit, euch dem ganz hinzugeben? Are you willing to yield? Euch dem hinzugeben. Shake, shake, shake. Schüttel, schüttel, schüttel. Shaky, shaky, shake. Schüttel, schüttel, schüttel. Let the shaking happen. Lass die Erschütterung passieren. Let the glory move in and let the glory move through. Lass die Herrlichkeit reinkommen und lass die Herrlichkeit durchkommen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Okay, our daughters ran to the bathroom. Liberty and Legacy, come up also here really quick. Unsere Töchter waren noch eben, sind jetzt auch hier. So this is our precious Liberty. She's now 12 years old. Das ist unsere Liberty, die ist jetzt 12 Jahre. Precious Legacy, who's now 8 years old. Und das ist Legacy, sie ist and jetzt 8 Jahre. And we do have one more that I cannot forget to mention, Lincoln. Und dann haben wir noch Lincoln, den da muss ich auch erwähnen. Lincoln is studying at Oral Roberts University in Tulsa, Oklahoma. Und Lincoln studiert an der Oral Roberts Universität in Tulsa, Oklahoma. He's now 22 years old. Er ist jetzt 22 Jahre alt. And he's engaged to be married. Und er ist verlobt und wird heiraten. So exciting. So we're going through so many exciting changes in our family and we are just so thankful to the Lord. Also es gibt so viel spannende Veränderungen in unserem Leben und wir sind so dankbar dem Herrn. But we're so excited to be here as a family and release his glory together. Amen. Und wir sind gespannt hier als Familie zu sein und seine Herrlichkeit gemeinsam freizusetzen. Amen. It's going to be really special. Ist wirklich was tomorrow Besonderes. Afternoon, the girls, Liberty and Legacy, are actually going to minister to the children tomorrow afternoon. Also morgen Nachmittag werden die unsere Mädchen auch den Kindern im Kinderdienst dienen. Yes, several years ago they recorded a children's soaking album. Vor ein paar Jahren haben sie ein soaking Album für Kinder aufgenommen. And that has gone all over the world. Und das ist um die ganze Welt gegangen. And they've been able to minister to children all over the world through their album. Und sie konnten die Kindern um der ganzen Welt durch dieses Album dienen. But tomorrow is the very first time. Aber morgen ist das erste Mal, that they get to minister in person like that. Dass sie das persönlich machen können. So, thank you, Pastor George, for the opportunity. Also, danke, they're excited Pastor about it. Für die Gelegenheit. Wir freuen uns drauf. God is doing new things. Gott tut etwas Neues. Janet mentioned that Lincoln is engaged. Janet hat erwähnt, dass Lincoln verlobt ist. Actually, when we get home from this trip, we're going to his wedding. Und wenn wir von der Reise jetzt zurückkommen, yeah, gehen wir zu seiner Hochzeit. He's getting married very soon. Also wird schon sehr bald heiraten. Very soon, and we're thrilled about his fiance. Und wir sind schon ganz begeistert über seine Verlobte. She's on fire for the Lord. Sie brennt für den Herrn. And she's grown up in the glory. Und sie ist in der Herrlichkeit aufgewachsen. And there's nothing like the glory. Und es gibt nichts wie die Herrlichkeit. There's no other realm like the glory realm. Es gibt keinen besseren Raum als den Herrlichkeitsraum. And I really believe that's why you're here tonight. Und ich glaube, deswegen seid ihr heute hier. Because you've come seeking God. Weil ihr seid gekommen, weil ihr Gott suchen wollt. You've not come just wanting to know about him. Ihr seid nicht nur gekommen, weil ihr was über ihn wissen wollt. You want to know him. Ihr wollt ihn kennen. Yeah. Just lift up your hands. There's such a glory here in this place. Hebt einfach eure Hände. Da ist so eine Herrlichkeit in diesem Ort. Just lift up your hands in this realm. Hebt eure Hände in diesem Raum. The realm is wide open. Wide open. Der Raum ist weit offen. Whatever you need. Was auch immer ihr braucht. Miracles. Wunder. Blessings. Segen. Salvations. Erlösung. Deliverance. Befreiung. Healings. Heilung. Breakthroughs. Durchbruch. They're all right here in the glory realm. Alles hier in dem Herrlichkeitsraum. So Lord, I thank you right now. Also Herr, ich danke dir gerade jetzt, that your glory, dass deine Herrlichkeit is increasing around us. Sich uns erhöht. Your glory is increasing upon us. Dass deine Herrlichkeit sich auf uns erhöht. And Lord, I thank you that your glory, und ich danke dir, dass deine Herrlichkeit is increasing within us right now. Sich in uns auch größer in Jesus mighty name, glory, glory, glory, glory, glory, Herrlichkeit, Herrlichkeit, glory, glory, glory, Herrlichkeit, Herrlichkeit, glory, glory, glory, Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit, glory, glory, glory, glory. Herrlichkeit, Herrlichkeit. Glory, glory. Glory, glory, glory. Herrlichkeit, Herrlichkeit. Whoo, more. Mehr. More, more. Mehr. More glory. Mehr Herrlichkeit. Lord, you said, Herr, du hast gesagt, that you give your spirit, dass du deinen Geist without ausgiehst, measure. Ohne Maß. And we're willing recipients. Und wir sind willige Empfänger. We're ready and available. Wir sind bereit und verfügbar. For the overflow. Für den Überfluss. For the more than enough. Für das mehr als genug. Woo, for your river. Für deinen Fluss. That has no end. Der kein Ende hat. Your river that flows. Dein Fluss, der with fließt. Abundance. Mit Überfluss. Your river that flows. Dein Fluss, der fließt. With miracles. Mit Wundern. Miracles, miracles, miracles, Wunder, miracles. Wunder, Wunder. Glory, glory, glory. Herrlichkeit, Herrlichkeit, glory, Herrlichkeit. Glory. Herrlichkeit, Herrlichkeit. Glory, glory, glory, glory. Oh yeah, you're being filled tonight. Du wirst heute Abend gefüllt. There's a fresh impartation. Das ist eine frische Zuteilung. For the call, just take it. Just receive it right now. Hey, shalabobo saleke le mondo lebeke la master. Glory, glory. Herrlichkeit. Glory, glory, glory. Herrlichkeit, Herrlichkeit. Glory. Wow, glory. Glory, wow, Herrlichkeit. Glory, glory, Herrlichkeit, glory, Herrlichkeit. Glory, glory. There's a fresh anointing. Das ist ein frisches Salbung. Mm, a fresh anointing. Ein frisches Salbung. A breaker anointing. Eine Durchbruchsalbung. Oh, rababa lebe kela mosota labaka le stala matela monkoa. More, more, more, more, more, more, more, more, more. Glory, glory, glory, glory, glory. Herrlichkeit, Herrlichkeit. Glory. Herrlichkeit. Glory. Glory, Herrlichkeit. Glory, Herrlichkeit. Yeah, more, more, mehr. More, mehr. More, mehr. More, mehr. God will do for you in the glory what you cannot do for yourself. Gott wird in der Herrlichkeit das für dich tun, was du selbst nicht tun kannst. When the glory comes, wenn die Herrlichkeit kommt, it's all of God coming to us. Dann kommt alles von Gott zu it's uns. All of his ability. Es sind, da ist it's seine all Fähigkeit. Of his power. Es ist seine Kraft. It's all of his miracles. Es sind seine Wunder. It's all of his provision. Es ist seine Versorgung. Yeah, it's all of him coming to all of us. Es ist alles von ihm, das so zu uns open kommt. Up spirit, soul, and body. Also öffnen wir unseren Geist, Seele und unseren we Körper. Offer ourselves in every kind of way. Wir geben uns hin in jeder, auf jede Art und Weise. And we say, God, do in me. Und wir sagen, Gott, tu in mir. What I cannot do for myself. Was ich nicht aus mir selbst tun kann. I surrender. Ich gebe mich dir hin. Yeah. In order to receive a new glory, um eine neue Herrlichkeit zu empfangen, it's going to take a new yielding. Braucht es ein neues Hingeben. We got to be willing to yield in a new way. Wir müssen uns auf eine ganz neue Weise hingeben. That means we remove the walls of separation. Das heißt, wir entfernen diese Mauern der Trennung. We let go of offenses. Wir lassen Anstöße fallen. Past disappointments. Vergangene Enttäuschungen. Wrong attitudes. Falsche that religion has tried to put in our hearts. Die durch Religion auf uns kommen wollte. And we just open up. Und wir öffnen uns einfach. And we say, God, und wir sagen, Gott, there's more of you that I need. Da ist mehr von dir, das ich there's brauche. So much of you. Da ist so viel that von I dir, have yet to see. Das ich noch sehen muss. So much of you. So viel von that dir, I have yet to know. Das ich noch wissen muss. More muss. Of your voice. Mehr von deiner Stimme. I want to hear. I want to hear. Ich möchte hören. I want to hear. Ich möchte hören. I want to hear. Ich möchte hören. Open my ears. I want to hear. Öffne meine Ohren. Ich möchte hören. Open my ears. I want to hear. Öffne meine Ohren. Ich möchte hören. Oh, my ears are being opened. Meine Ohren werden geöffnet. To hear your voice clearly. Um deine Stimme klar zu hören. Wow. Glory. Glory. Herrlichkeit. Glory, glory. Herrlichkeit. We're making the connection. We're making a connection. Wer macht da die Verbindung? We're making a glory connection. Wir machen eine Herrlichkeitsverbindung. The Bible says we're two or more. Die Bibel sagt, wo zwei oder mehr gathered in his name. In seinem Namen zusammenkommen. He is there. Ist er mitten unter ihnen. In the midst of us. Ist er mitten unter ihnen. It's so hard to understand. Es ist so schwierig zu verstehen. And yet it's a truth. Aber es ist wahr. God of the universe, der Gott des Universums, the creator of all things, der Schöpfer aller Dinge, all-knowing, der Allwissende, all-powerful, der Allmächtige, all-seeing, der Allsehende, omnipresent, der Allgegenwärtige, is here with us right now, er ist hier mit uns gerade moving jetzt. And working. Er bewegt sich. Who ministering? Er dient uns. By his spirit, yeah. Durch seinen Geist. More, more glory, glory, yeah, yeah, glory. Yeah. Glory, Herrlichkeit, glory. Herrlichkeit, glory. Herrlichkeit. Yeah. Lord, light her up. Light her up for your glory. Zünde sie für deine Herrlichkeit. Lord, I ask that your Shekinah glory. Herr, ich bitte, dass deine Schekinah-Herrlichkeit kommt in diesen Raum. In such a supernatural way. Auf so übernatürliche Weise. Lord, we invite your glory to come. Herr, wir laden deine Herrlichkeit ein. In ways that we've seen before. Auf die Art, wie wir es schon gesehen haben. But also in ways that we've never seen before. Aber auch auf die Art, wie wir es noch nie gesehen haben. Oh, Granny, there's more glory. Da ist noch mehr Herrlichkeit für dich. Granny. Glory, glory. Glory, Granny. Yeah, glory, glory, glory. Glory. Herrlichkeit, Herrlichkeit, glory. Herrlichkeit. Woo, more, more, more, more, more, mehr, more, mehr, more, mehr, more, mehr. More. Mehr. More. Mehr. More. Mehr. Who? The key is drinking. Der Schlüssel ist zu trinken. We've got to be willing to drink of the Holy Spirit. Wir müssen willens sein, vom Heiligen Geist zu trinken. We've got to be willing to drink of the new wine. Wir müssen vom neuen Wein the trinken. The new things that God is doing. Die neuen Dinge, die Gott the tut. The new things. Die neuen Dinge. The new things. Die neuen Dinge. The new things. Die neuen Dinge. The new things. Die neuen Dinge. Somebody say there's something new. Sag mal, da ist etwas Neues. For me. Für mich. I'm not gonna miss my moment. Ich werde meinen Moment nicht verpassen. I'm not gonna miss this moment in glory. Ich werde diesen Moment in der Herrlichkeit nicht verpassen. Ooh, yeah. Drinky, drinky. Take it, take it. Drinky, drinky, drinky, drinky, drinky, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, more, more, more glory. Glory. Glory. Herrlichkeit. Glory. Herrlichkeit. Glory, glory. Herrlichkeit. Glory. Glory, glory, glory, glory, glory. Herrlichkeit. Glory, glory, glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Herrlichkeit. Thank you, Jesus. Wow. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. More of your, okay, yeah. Okay. More is on the floor. Mehr ist auf dem Boden. More is on the floor. Mehr ist auf dem Boden. Listen, take your more. Nimm dein mehr. Wherever God wants to give it to you. Wo auch immer der Herr es dir geben will. For some of you, you'll get the more in the seat. Manche von euch werden das mehr auf ihrem Platz bekommen. But some of you, your more is on the floor. Aber für manche ist das mehr auf dem Boden. Just take it. Just receive it. Nimm es einfach. Just receive empfang it. More. The Bible says, "Blessed are they die Bibel sagt, gesegnet who hunger sind die, and thirst die hungrig und durstig after righteousness." Sind nach der Gerechtigkeit. God's pouring in. Gott, to every hungry heart right now. In jedes hungrige God's Herz pouring gerade in, jetzt. God's ministering not by might, not by natural power, nicht durch natürliche but by Macht, the Spirit of the living God. Sondern durch den Geist des lebendigen He's Gottes. Making a difference. Er macht den Unterschied. He's making a difference. Er macht den Unterschied. The glory is what makes the difference. Die Herrlichkeit ist more, das, was more, den Unterschied more, macht. More glory. More glory. Mehr Herrlichkeit. More. From the top of his head to the soles of his feet. Von seinem Kopf bis zu seinen Lord, Füßen. Lord, fill him completely. Fill ihn komplett. I'm going to pray boldly. God, fill him with your unusual glory. Unusual. Fill ihn mit ungewöhnlicher Herrlichkeit. Außergewöhnliche Herrlichkeit. Glory, glory, glory, glory, glory. Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. When the glory comes, wenn die Herrlichkeit kommt, it sparks something inside of our spirit. Dann geht da was auf in unserem Geist. Our spirit man inside of us. Unser Geistmensch in uns drin. Begins to respond to the work of the Spirit of God. Fängt an auf das Arbeiten des Herrn zu reagieren. And if we'll allow God to make that deep connection. Und es erlaubt es Gott diese tiefe Verbindung zu machen. Yeah. If we let God make that deep connection, und wenn wir es zulassen, dass Gott diese tiefe Verbindung macht, it doesn't just stay with our spirit, dann bleibt es nicht nur in unserem Geist, but it begins to overflow, sondern es fließt über into our soul. In unsere Seele. Now, we understand this about the soul. Und was wir über die Seele verstehen ist, the soul contains the elements of your mind, your will and your emotions. Die Seele enthält deinen Verstand, deinen Willen und deine Gefühle. So people asked me the question. Also haben mich die Leute gefragt. Brother Joshua, when the glory comes. Bruder Joshua, wenn die Glorie, wenn die Herrlichkeit kommt. Why do some people laugh? Warum lachen dann Leute? It's because he is joy. Es ist, weil er Freude ist. And when his joy touches your spirit, und wenn seine Freude deinen Geist berührt, and then it begins to move into your soul, und dann bewegt es sich weiter in deine Seele, the realm of your emotions, dann ist der Raum deiner Emotionen, God lets your face know, dann lässt der Herr dein Gesicht wissen, what your spirit knows, was dein Geist schon lange weiß. And instead of looking, und statt dass du schaust, like these religious folk, wie diese Religiösen, who look like they've been sucking on a lemon all week, die aussehen, als hätten sie eine ganze Woche an einer Zitrone rumgekaut. When the glory comes, wenn die Herrlichkeit kommt, God gives our face a breakthrough. Hallelujah. Dann gibt der Gott unserem Gesicht einen Durchbruch. Oh yes, God. God, we want facial breakthroughs. Gott, wir wollen Durchbruch in unserem Gesicht. God, we want more facial breakthroughs. Gott, wir wollen mehr Durchbruch in unserem Gesicht. Yeah, yeah, a lot of facial breakthroughs. Ganz viel Durchbruch in unserem Gesicht. Whoa. Hey. Hey. Whoa. Thank you, Jesus. Danke, wow. Jesus. Wow. Wow. Wow. Wow. Yeah, that realm is here right now. Der Raum ist hier gerade jetzt. You're getting your facial breakthrough. Du bekommst den Durchbruch in deinem Gesicht. Thank you, Lord. Yes, danke, God, we love you. Gott, wir lieben dich. Wow, we love what you're doing. Wir lieben, was du tust. And what happens on our face? Und was in unserem Gesicht passiert? The sound that's coming out of our mouth, the joy. Der Klang, der aus unserem Mund kommt, diese Freude. Is a prophetic indicator. Ist ein prophetischer Indikator. Of an even greater reality. Von einer noch größeren Herrlichkeit. The joy of the Lord. Die Freude des Herrn. Is your strength. Ist deine Stärke. God's strengthening his people today. Gott stärkt seine Leute heute. God's strengthening you tonight in the glory. Gott stärkt dich heute Abend in der Herrlichkeit. You're becoming stronger in the spirit. Du wirst stärker im Geist. To withstand. Zu widerstehen. The attacks of the enemy. Den Angriffen des Feindes. God's given you a new strength. Gott gibt dir neue Stärke. It's an overcomer strength. Es ist eine Überwinderstärke. Oh, yes, it's an overcomer strength. Es ist Überwinderkraft. That's coming on you tonight. Die heute auf dich kommt. An overcomer strength. Eine Überwinderkraft. That's coming on you tonight. Die heute auf dich kommt. An overcomer strength. Eine Überwinderkraft. That's coming on you tonight. Die heute auf dich kommt. Overcomer strength. Überwinderkraft. That's coming on you tonight. Kommt heute auf dich. To arise and shine. Um aufzusteigen und zu strahlen. For your light has come. Denn dein Licht ist gekommen. And the glory, glory, glory, glory. Herrlichkeit of the Lord has risen upon you. Des Herrn ist über dir aufgegangen. Wow. It's freedom. Das ist Freiheit. It's freedom. Das ist Freiheit. God's introducing his people to freedom. Gott stellt sein Volk die Freiheit vor. It's freedom. Das ist Freiheit. It's freedom. Das ist Freiheit. God's introducing us. Gott stellt uns vor. To his freedom. Er stellt uns seine Freiheit vor. For where the Spirit of the Lord is Lord. Wo der Geist des Herrn ist. Where Jesus is made Lord in our life. Wo Jesus Herr ist in unserem Leben. New freedom comes. Da kommt der Freiheit. New freedom comes. Da kommt neue Freiheit. Yeah, new freedom comes. Neue Freiheit kommt. He comes with liberty. Er kommt mit Freiheit. With freedom. Mit Freiheit. He comes as the open door. Er kommt als die offene Tür. Divine opportunity. Göttliche Möglichkeiten. No longer stuck in a rut. Nicht mehr in Routine festgefahren. No longer held back by circumstance and situation. Nicht mehr zurückgehalten bei Umständen oder Situationen. But when he's made Lord in our life, sondern wenn er der Herr ist in unserem Leben, his favor begins to surround us like a shield. Dann wird seine Gunst uns umgeben wie ein Schild. Favor. Gunst. Favor. Gunst. There's favor that comes in freedom. Da ist Gunst, die kommt in der Freiheit. It's freedom and it's favor and it's freedom. Es ist Freiheit, es ist Gunst. Oh yeah, take that Gunst, impartation right there. Gunst, es ist Freiheit. It's freedom and it's favor and it's freedom. Take that impartation. Receive Gunst, it right now. Es ist Gunst, es ist Freiheit. Receive it right now. Receive it right now. Receive it right now. Empfang es jetzt. New doors opening. Yeah, neue Türen öffnen sich. Yeah, new doors opening ahead of you. Neue Türen öffnen sich new doors vor dir. Opening ahead of you. Neue Türen öffnen and all sich you vor gotta dir. Do just step on in. Und alles, was du tun there's musst, favor ist eintreten. All over you to step on in. Das Gunst auf dir, dass du einfach so you take those steps kannst. Of faith. Nimm diesen Schritt im Glauben. It steps into freedom. Es sind Schritte in die Freiheit. And there's favor in it. Und da ist Gunst drauf. And God begins to work the supernatural miracle. Und Gott wirkt das so übernatürliche we Wunder. We see in part and we prophesy in part. Wir sehen teilweise und wir prophezeien there's teilweise. There's parts that God has given you. Das sind Teile, die Gott dir gegeben and parts hat. That you've seen. Und Teile, die du siehst. But there's a whole lot more that you have not seen. Aber da ist noch viel mehr, das du and noch gar nicht gesehen hast. You do not know. Und viel mehr, das du noch gar nicht but kennst. God says, as you begin to step into that which I've shown you. Aber Gott sagt, während du darin eintrittst, was ich dir gezeigt habe, während du diesen Schritt im Glauben gehst, surely this journey auf diesem Weg is not a walk into nothingness. Da geht's nicht ins Nichts. But this walk of faith, sondern dieser Weg des Glaubens, is step by step leading you ist Schritt für Schritt into führt a place er of greatness. In einem Ort der Größe. The greater things I said I would do. In den größeren Dingen, von denen ich Lord, gesagt, dass ich sie tun werde. Greater sagt der things Herr. Than what you've seen. Greater things than what you've known. Greater things than where you've been. Kennst. Greater things you shall know. Und noch größere Dinge sollst du kennen. So just take that step. Also nimm einfach diesen Schritt. For I'm opening the door before you. Ich öffne die Tür vor dir. Says the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. I'm seeing in the spirit right now. Ich sehe im Geist gerade. God opening up a cage. Wie Gott einen Käfig öffnet. To me it looks like a bird. Yeah, it's a bird cage. Für mich sieht's aus wie so ein Vogelkäfig. It's a really big bird cage. Es ist ein sehr großer Vogelkäfig. And in the spirit right now I can see a bird sitting on the perch. Und ich kann jetzt im Geist sehen, wie dieser Vogel da sitzt. I don't know how I know it. Ich weiß nicht, woher ich das weiß. Other than by the spirit. Außer durch den Geist. But I see that this bird. Aber ich sehe, dass dieser Vogel has wings that are clipped. Flügel hat, die so festgemacht sind. The door on the cage is open. Die Tür zum Käfig ist offen. But the bird's not going anywhere. Aber der Vogel geht nirgendwo hin. The bird's sitting on the perch. Der Vogel sitzt da noch drin. The door's open. Die Tür ist offen. But the bird's not moving. Aber der Vogel bewegt sich nicht. And now I see the supernatural begin to take place. Und jetzt sehe ich, wie das Übernatürliche stattfindet. And I see God beginning to grow new feathers. Und wie Gott neue Federn wachsen lässt. It's really new wings that are being grown. Neue Flügel, die wachsen. And now I see this bird. Und jetzt sehe ich diesen Vogel. Beginning to ruffle its feathers a little bit. Wie er seine Federn schüttelt the ein bisschen. The bird shuffling a little bit. Wie er sich ein bisschen schüttelt. Oh yeah, and now the bird. Oh ja, und jetzt has hopped from the perch. Ist der Vogel gesprungen von dieser onto the Plattform edge of the door that's open auf die in the Kante von dieser Tür, die den Käfig hält. And now the bird. Und jetzt is jumping from the cage. Springt der Vogel von dem Käfig. And now he's flapping his wings. Und er schlägt seine and Flügel. There he goes, he's gone. Und da geht er und er ist weg. He's flying. Er fliegt. He just flew away. Er ist gerade weggeflogen. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Some of you have been like that little bird. Einige von euch waren wie dieser kleine Vogel. The door's been open before you. Jesus is your open door. Die Tür war vor dir geöffnet. Jesus ist deine offene Tür. But you've been stuck. Aber du warst wie fest wie gefangen. Because of the things that religion did to you in the past. Wegen den Dingen, die Religion dir in der Vergangenheit angetan hatte. You felt like you can't really move. Du hast dich gefühlt, als könntest du dich nicht bewegen. You can't really do anything. Als könntest du nicht wirklich etwas tun. All you can do is just look through the open door and see everybody else. Alles, was du tun konntest, war durch die offene Tür zu schauen und allen anderen zuzuschauen. But the Lord says to you tonight. Aber der Herr sagt dir heute Abend. That there is a new healing that's coming to you. Da ist eine neue Heilung, die zu dir kommt. You're growing new wings. Dir wachsen neue Flügel. Some of you need to stand up and begin flapping. Manche von euch müssen jetzt einfach aufstehen und so mit den Flügeln schlagen. Some of you need to stand up and begin flapping. Manche von euch müssen aufstehen und mit den Flügeln starten. Oh yeah. Hey. Hey. The spirit of religion's coming off of you. Der Geist der Religion fällt ab von dir. The spirit of religion's coming off of you. Der Geist der Religion fällt ab von dir. Die Auswirkungen. The things of the past. Die Dinge der Vergangenheit. Are coming off of you. Sie fallen von dir ab. And not only. Und nicht nur das. Can you see through the open door? Nicht nur kannst du durch diese offene Tür sehen. But these are your days to soar. Sondern es sind Tage, um zu schweben, um aufzusteigen. Um aufzusteigen. Beginn aufzusteigen im Geist. They that wait upon the Lord. Die auf den Herrn warten. Shall renew their strength. Sollen ihre Kraft erneuert werden. They shall mount up with wings. Sie werden aufsteigen mit Flügeln. Yeah, just come. Oh, there she goes. She's soaring. She's soaring. Sie schwebt. She's soaring. Hallelujah. They shall mount up with wings. Sie sollen aufsteigen mit Flügeln. As the eagles. Wie die Adler. Your wings. Deine Flügel. Are being repaired in the spirit realm right now. Werden repariert im Raum des Geistes gerade jetzt. Childlike faith is being returned to you. Kindlicher Glaube wird dir wiederhergestellt. Childlike innocence is being returned to you. Kindliche Unschuld ist dir wiederhergestellt. God's spirit is all over you. Gottes Geist ist über dir. repairing and bringing wholeness to you. Er repariert es und bringt Vollheit zu dir. Even as you flap your wings. Auch wenn, während du deine Flügel schlägst. It's a prophetic sign. Ist es ein prophetisches Zeichen. That you're letting go. Dass du loslässt. Of the past. Dass du die Vergangenheit loslässt. You're letting go. Du lässt los. Of the things that tried to hold you. Von den Dingen, die dich zurückhalten lassen. Die können dich nicht mehr zurückhalten. There's new freedom. Das neue Freiheit. That's being found. Die gefunden wird. You are soaring in the spirit. Und du steigst auf im Geist. You're soaring in the spirit. Du steigst auf im Geist. Rising up with wings like the eagle. Wow. Mit Flügeln des Adlers. Soaring in the spirit, new heights. Du steigst auf im Geist zu neuen New Höhen. Territories in God. In neue Territorien in Gott. You're gaining new ground. Du nimmst neues Land ein. You're capturing new miracles. Du fängst neue Wunder. You're soaring into the blessing. Yeah, du wow. Du schwebst in diesen Segen. Wow. Wow. Wow. Wow. You're being released to praise in a whole new way. Du wirst freigesetzt auf eine ganz neue Art You're zu preisen. You're being released to worship in a whole new way. Du wirst freigesetzt in eine ganz neue Art anzubeten. You're being released to pray in a whole new way. Du wirst freigesetzt ganz neu zu beten. You're being released to commune with God in a whole new way. Du wirst freigesetzt auf eine ganz neue Art mit Gott zu kommunizieren. You're being released to grow in the spirit. Du wirst freigesetzt oh, yeah. im Geist zu wachsen. Oh wow. Wow. I see that stunted growth coming off of you right now. Ich sehe, wie diese so ein Gewächs von dir weggeht. That thing that tried to hold you from growing into your giftings. Das dich davon abgehalten hat, in deine Gaben hineinzuwachsen. That spirit that tried to hold you from growing into the anointing God has for you. Der Geist, der dich aufhalten wollte, in die Salbung, die Gott für dich hat, hineinzuwachsen. Yeah, that's totally broken off of you tonight. Das ist jetzt von dir gebrochen. In There's a new freedom to grow up in God. Das eine neue Freiheit, um in Gott to zu wachsen. To develop in the Spirit. Um sich im Geist zu entwickeln. To rise up into your callings. Um in deine Berufung einzusteigen. And to be launched and to soar. Und aufzusteigen. Into the places that God has prepared. For you. In die Orte, die Gott für dich vorbereitet hat. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you. Okay, just flap your wings again. Just flap your wings. Schlag einfach nochmal mit deinen Flügeln. Flap your wings. Schlag mit deinen Flügeln. Feel the freedom of the spirit. Just get it in your spirit. Get it in your spirit. Geh in den Geist. You capture it in your spirit, it can grow. Fang es in deinem Geist. The impartation can grow. Dann wächst die Zuteilung. The fertile soil. Es ist fruchtbarer Boden. Of your willing heart. Das ist der fruchtbare Boden deines wollenden Herzens. Grow. Thank you, Jesus. Zuteilung und Wachstum. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Okay, just sit in the glory. Just sit also and rest. Setz dich und ruhe in der Herrlichkeit. Just rest in the glory. Ruhe in der Herrlichkeit. Mm, thank you, Jesus. Wow. Danke, Jesus. Wow. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Huh. I want you to open up your Bible with me tonight, if you would. Ich möchte, dass ihr eure Bibel aufschlagt mit mir heute Abend. We brought several resources with us. I want to mention it real quick. Wir haben ein paar Bücher mitgebracht, die möchte ich einfach mit euch teilen. I believe our German language books are out there. I think they're in your bookstore, is that right? Ich glaube, die unsere deutschen Bücher gibt's auch am Büchertisch. So there's one Moving in Glory Realms. Das eine ist Moving in Glory Realms. There's another one Seeing Angels. Das andere ist Seeing Angels. These are available in German. Die gibt's auch auf Deutsch. And if you read German, then I encourage you to get those books. Und wenn du auf Deutsch liest, dann empfehle ich dir die zu besorgen. I brought some additional titles of English books that we have. Ich habe noch ein paar englische Bücher mitgebracht auch. Angelic Activations is one of them. Angelic Activations ist eins von ihnen. Is anybody interested in learning more about the angelic realm? And hat jemand Interesse daran, mehr über den Raum der Engel zu lernen, also vom biblischen auch? About the angelic realm and how to work with the angels that God has placed in our lives. Über den Raum der Engel und wie wir mit den Engeln, die Gott in unser Leben gesetzt hat, arbeiten können. Hebrews chapter 1 verse 14 asks the question, are not all ministering spirits sent to serve those who are heirs of salvation. In Hebräer wird die Frage gestellt, sind nicht die dienstbaren Geister, it calls the angels ministering spirits. Hebrews chapter 1 verse 14. Da werden die Engel dienstbare Geister genannt. They're ministering spirits. Sie sind dienstbare Geister. And they're not just abstract. Und die sind nicht abstrakt. They've got a purpose, an assignment. Die haben einen Zweck, die haben eine Bestimmung. And Hebrews tells us that the assignment is for the saints of God, those who have received salvation. Und dieser Auftrag, den sie haben, der ist für die Heiligen Gottes, also so für we gotta learn more about this realm. Also wir müssen mehr über diesen Raum lernen. Anyway, I got a book about it. I've got a bunch of other wonderful books out there. I encourage you to get them. Also ich habe ein Buch darüber und ich habe auch ganz viele andere Who would Bücher, like also ich ermutige English euch, die zu bekommen. Book? Wer würde dieses englische Buch gerne like haben? You like it, brother? Okay, I'm going to sew this into you. So, also ich werde dir das Awesome, God bless you. Geben. Gott segne dich. Also, one more thing I'm going to mention that's out there. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, die da draußen auch ist. Ist the glory socks. Die Herrlichkeitssocken. I wear them because they're comfy. Ich trage sie, weil sie sehr bequem sind. And they've got God's word. That was funny. I've got God's word all over them. Und sie haben Gottes Wort überall drauf. I call these walking and healing socks. Ich nenne sie die in Heilung wandeln Socken. There's seven healing scriptures on the socks. Das sind sieben Heilungsschriftstellen auf diesen Socken. And what's so wonderful, you can pray over them. Und was wunderbar ist, du kannst sie beten. Just like Acts chapter 19 verses 11 and 12. Und wie Apostelgeschichte 19 Vers 11 und 12. Where they took handkerchiefs that had touched the Apostle Paul. Remember? Wo sie die Tücher genommen haben, die Apostel Paulus took angefasst them to the hatte. Sick, they got healed, took them to the people who were demon possessed, they got delivered. Haben und sie wurden geheilt und so weiter. So you can pray over them. Und so kannst du über die beten. Use them as a touch point. Und sie als den Kontaktpunkt and then benutzen. Take them to the sick. Und sie zu den Kranken bringen. And if they're laying in bed. Und wenn sie im Bett liegen, you can put them right on their feet, kannst du ihnen einfach auf die Füße and then you can stand at the end of the bed, und dann stehst du am Ende des Betts and you can begin speaking all the healing scriptures over und dann them. Kannst du einfach all die Schriftstellen, die draufstehen, beten. And they'll think, wow. Und die denken, wow. My friend is very spiritual. Mein Freund ist sehr geistlich. They know all the scriptures. Er kennt all die Bibelstellen. They won't realize you're just reading the socks. Also sie verstehen nicht, dass du nur von den Socken abliest. It's the way I design the sock so that you can read it from where you're standing. Also kannst es lesen, wenn du drauf schaust. Yeah, praise God. Hallelujah. Also, preis den Herrn. Hallelujah. Okay, open your Bible with me to Isaiah chapter 60. There's such a glory. Also öffnet eure Bibel mit mir place. Zu Jesaja Kapitel 60. There's such a glory, so eine such Herrlichkeit a glory. An diesem Ort. Did I say Isaiah 60? I meant Isaiah 6. Isaiah chapter 6. Yes. Yes, Isaiah chapter 6. Also Jesaja Kapitel 6. Isaiah chapter 6. Is it Jesaja Kapitel 6? It says in the year, da heißt es im Todesjahr, that King Uzziah died. Des Königs Uzzia. And there's a key there. Und da ist ein Schlüssel. Just that first little opening sentence, there's a key. Dieser eröffnende Satz, da ist ein Schlüssel schon drin. It says, "In the year that King Uzziah died, I saw the Lord." Es heißt, im Todesjahr des Königs Uzziah, da sah ich den Herrn sitzen. There are some things that God wants you to see in the spirit. Gott möchte, da gibt's Dinge im Geist, die Gott möchte, dass du siehst. That you will never see. Die du nie sehen wirst. Until you're willing to let go of the old. Es sei denn, du lässt das Alte ziehen. In other words, there's some things that have to die. In anderen Worten, es gibt Dinge, die sterben müssen. Before you come into a greater revelation. Bevor du in eine größere Offenbarung eintreten kannst. Now, I've discovered all over the world that Christians are kind of funny. Ich habe festgestellt überall auf der Welt, dass Christen ein bisschen lustig sind. I've met people who ask me these kinds of questions. Ich habe Leute getroffen, die haben mich solche Fragen gestellt. Well, Brother Joshua. Also Bruder Joshua. Do I really have to tithe? Muss ich wirklich den Zehnten geben? Or can I still get into heaven without tithing? Oder komme ich auch in den Himmel, wenn ich nicht den Zehnten gebe? Now when they asked that question. Und als sie diese Frage gestellt haben. That question is not really about tithing. Bei der Frage geht's nicht wirklich darum, den Zehnten zu geben. What they're saying is. Was sie fragen ist. How little is required of me? Wie wenig braucht es von mir? How much can I keep being my old self? Wie viel kann ich von meinem alten Selbst behalten? And still get into heaven? Und trotzdem noch in den Himmel kommen? What's the minimum requirement? Was ist die Minimalvoraussetzung? The truth is. Die Wahrheit ist. when we give our lives to Jesus, wenn wir unser Leben Jesus geben, it's not just our heart, dann ist es nicht nur unser Herz, it's not just a little piece of us, es ist nicht nur ein kleiner Teil von uns, but God's looking for all of you, sondern Gott möchte alles von dir. I mean everything that you've got, spirit, soul, body, alles was du hast, Geist, Seele, Körper. He's looking for you to give yourself in full commitment to the things of the Spirit. Er will, dass du dich im vollen, voll ihm hingibst. And when we position ourselves in that way, und wenn wir uns so positionieren, suddenly it's not about how little can I do. Dann ist es auf einmal nicht mehr, wie wenig muss ich tun. But it's, whoa, look at how much can be done in the realm of the Spirit. Dann ist es, wow, schau mal, wie viel im Raum des Geistes gemacht werden kann. Look at how much opportunity is ahead of me. Schau, wie viele Gelegenheiten vor mir liegen. God's calling me out of my past. Gott ruft mich aus meiner Vergangenheit. And drawing me up into a better way. Und zieht mich hoch in, auf einen besseren Weg. So there's some things that we have to let die. Und da gibt's einige Dinge, die wir dafür sterben lassen müssen. Before we recognize that there's something so much more glorious. Bevor wir erkennen können, dass da noch etwas viel Herrlicheres ist. And for all of us, those things that need to die will be different. Und für jeden von uns wird das, was sterben muss, was anderes sein. There's some people. Da gibt es Leute. That can watch television. Die können Fernsehen schauen. They turn on the news. Sie schauen die Nachrichten. They watch it for 20 minutes. Sie schauen das 20 Minuten. It gives them some prayer points. Es gibt ihnen ein paar Gebetsanliegen. They turn off the television. Sie machen den Fernseher wieder and aus. And they go about their day. Und sie gehen weiter in ihrem Tag. I know other people. Und ich kenne andere Leute. That once they turn on that television. Die, wenn sie den Fernseher anmachen, they get glued. Dann sind sie wie festgeklebt. They can't get away from it. Die können, kommen nicht mehr von weg. And then they spend their whole day. Und dann verbringen sie ihren ganzen Tag immersed da drin. In this television. In diesem Fernsehen. And all they hear all day. Und alles, was sie hören den ganzen Tag, is a bad report. Ist noch eine schlechte neue Nachricht. CNN. CNN. In English. In Englisch. This stands for constant negative news. Bedeutet das die ganze Zeit schlechte Nachrichten. That's what it stands for. Das ist das, wofür es steht. In English. Im Englischen. I don't know what the German translation of that is. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen ist. Each of us, jeder von uns, have different things that we have to let go of. Haben unterschiedliche Dinge, die wir loslassen müssen. In order for God to draw us up into. Damit Gott uns hochziehen kann in eine größere Vision. And I believe this weekend, und ich glaube an diesem Wochenende, as we speak about glory and revival, während wir über Herrlichkeit und Erweckung reden, the Holy Spirit is so wonderful, ist der Heilige Geist so wunderbar, to meet us where we're at. Und für mich ist das, wo wir gerade sind. And he's so wonderful, und er ist so wunderbar, to lead us and guide us and direct us. Um uns zu leiten und zu führen und ja. Sometimes it's by a trumpet blast, but most of the time it's by his still small voice. Manchmal ist es wie durch so eine Trompete, aber oft ist es auch durch so eine ruhige Stimme. And I believe that this weekend there's going to be some things that God pulls you away from. Und ich glaube, an diesem Wochenende wird es einige Dinge geben, von denen Gott dich wegzieht. In order to open up a door, um eine Tür zu öffnen, for more, für noch mehr, better, besser, greater, größer. More glorious. Mehr Herrlichkeit. More powerful. Wow. Noch kraftvoller. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Lord, we thank you. Herr, wir danken dir. That you are the Spirit of truth. Dass du der Geist der Wahrheit bist. That leads us into all truth. Der uns in alle Wahrheit führt. You don't speak on your own. Du sprichst nicht von dir selbst. But you speak by the revelation. Sondern du sprichst durch die Offenbarung vom Gott, dem Vater. Lord, I thank you that you lead us and direct us. Herr, ich danke dir, dass du uns leitest. Letting und uns führst, go of the old, dass wir das Alte loslassen, in order to grab hold of the new. Um das Neue zu erfassen. Now it's interesting to me that Isaiah said, ich finde es interessant, dass Jesaja once sagt, the dead passed, als der Tod vergangen war, he said, I saw the Lord, sah ich den Herrn, seated sitzend upon the throne, auf dem Thron. An old king had to get out of his vision. Der alte König musste aus seiner Sicht rausgehen. In order for a new king, um den neuen König to become his focus, damit er auf ihn fokussieren kann. See, God's looking. Gott sucht For you to lay aside the idols that the enemy has put in your life. Such danach, dass du die Götzen, die du an der Seite hast, weglegst. The things that have tried to be lord over your life. Diese Dinge, die versucht haben, Herr deines Lebens zu sein. That you might have a greater revelation. Dass du eine noch größere Offenbarung hast. Of Jesus Christ. Von Jesus Christus. King of Kings. Dem König der Könige. Lord of Lords. Dem Herrn der Herren. King of Glory. Dem König der Herrlichkeit. Strong and mighty. Stark und mächtig. Mighty in battle. Mächtig im Kampf. Jesus Christ, the King of Glory. Jesus Christus, der König der Herrlichkeit. The Lord of Hosts. Der Herr, Herr der Herrscher. That's the Commander in Chief of the Angel Armies. Das heißt, der Oberbefehlshaber der Engelsarmeen. God wants to give you a revelation of His glory. Gott möchte dir eine Offenbarung seiner Herrlichkeit in geben. In such a new way, where you see Him. So dass du ihn, wenn ihn siehst. And then you also begin to see His glory. Und du siehst auch seine Herrlichkeit. Okay, I want you to lift up your hands right now. Also ich möchte, dass ihr eure Hände hebt. We're going to activate this realm. Und wir wollen diesen Raum aktivieren. Because everything you receive in the Word. Weil alles, was du im Wort empfängst. You can activate it by faith, and you should. Kannst du im Glauben aktivieren, und das solltest du auch tun. The Bible tells us in the book of Acts. Die Bibel sagt uns in der Apostelgeschichte. That signs, das Zeichen, confirmed, bestätigt the haben. The preaching of God's word. Das Predigen des Wortes Gottes. So right now we say. Also jetzt sagen wir. Lord, I thank you. Herr, ich danke dir. That even as I choose. Dass auch das während ich mich entscheide. To let go. Loszulassen. Of the false idols, von den falschen Götzen, that have tried to capture my attention, die meine Aufmerksamkeit an sich reißen wollten, and instead I choose, und stattdessen entscheide ich mich, to focus on you, God, mich auf dich zu konzentrieren. I thank you, ich danke dir, for showing me, dass du mir zeigst, your glory right now in Jesus' mighty name. Wow, gerade wow. Jetzt in Jesu mächtigen Lord, Namen. Let your glory come. Let your glory Herr, come. Let your glory come. Let lass your visible glory come. Let your Shekinah glory lass deine Shekinah come right now. Jetzt. Okay, now what I want you to do, I want you to look at your hands. Also jetzt möchte ich, dass ihr auf eure Hände schaut. And some of you are going to begin to see little tiny sparkles. Und manche von euch werden kleine I've got one Punkt, glänzende Punkte sehen. Gold that I can see right there. Ich habe einen kleinen one little speck of gold. Einen kleinen Punkt von Gold, even den ich sehen if it's kann. Just one little sparkle, and some of you it might look like diamond dust popping up from the pores of your skin. Bei manchen wird es vielleicht auch wie so Diamantenstaub aussehen, der auftaucht. Might be on the back of your hand. Vielleicht ist es auch auf der Rückseite deiner Hand. Your arm. Oder auf deinen Arm. You might be looking so hard at your hand, and meanwhile it's all over your face. Vielleicht schaust du so fest auf deine Hände, dass es auf einmal auf deinem Gesicht ist. On my face. Yeah. How many are beginning to get the gold dust right now? Wer hat schon Goldstaub bekommen? The glory of God. Wow. Up wow. There. Okay. Yeah. Okay. Up there. Wave at me if you're beginning to get a little bit of gold winkt, or silver or diamond oder or it might Diamanten. Be a ruby dust or an emerald dust or a oder sapphire Rubin, dust or Saphire. Some kind of glory right there. Okay, just keep on waving your hands so I can see. All over this place. Winkt einfach, okay. Wenn es awesome. Passiert. All over this place, the glory überall is beginning to come. Ort. Yeah, wow. Wow. Now, there's more people in this room right now that are not waving than people that are waving. Als Leute, die winken. So then you say, well, also sagst du, does God not love me? Liebt Gott mich nicht? Why is he not doing it for me? Warum macht es nicht für mich? Why is he doing it for everybody else? Warum darf jeder andere? Well, because see, God's trying to give you an attitude adjustment. Weil Gott möchte, dass du deine Einstellung änderst. What? Was? It's a lesson in celebrating. Es ist eine Lektion darin zu feiern. The glory that's being revealed for others. Wow. Die Herrlichkeit, die für andere freigesetzt wird. This is a big lesson that I think the church as a whole needs to really learn. Und ich glaube, das ist eine Lektion, die die Gemeinde als Ganzes lernen muss. If God's doing a miracle for someone else, wenn Gott das Wunder für jemanden anders tut, and you've been believing for a miracle, und du hast für ein Wunder geglaubt, and you don't get it, but somebody else gets it, und du empfängst es, aber jemand anders empfängt es. Are you able to celebrate bist du in what der Lage, God's doing for somebody else? Das, was Gott für jemand anderes zu feiern, because it's in the celebration, weil es ist in diesem Feiern, of what God's doing, dessen, was Gott tut, that what God's doing das, was Gott begins tut, to increase. Sich vermehrt. So right now, also, we celebrate. wir feiern, that God is showing up in this room, dass Gott sich in diesem Raum that zeigt, people are getting manifest glory in their hands, dass Leute die Herrlichkeit manifestieren, that the Shekinah glory is coming, dass die Shekinah Herrlichkeit in the same kommt, room where we're sitting, in dem gleichen Raum wo heaven wir sitzen, is beginning to touch earth right now, der Himmel beginnt die Erde wow. zu berühren, wow, wow, thank wow. you Jesus, danke Jesus, thank you Lord, danke God Herr, God increase more, more, more, mehr, more, mehr, more, mehr, more, mehr, more, more, more, more, more, mehr, mehr. We press in for more. Wir celebration mehr. Is our pressing in. Das zu feiern ist auch ein gratitude, sich nach mehr ausstrecken. Thanksgiving is our pressing in. Yeah. Danksagen ist wow. sich reinzupressen. Praising, rejoicing, it's our pressing in. Preisen und sich dran Lord, freuen, I thank sich you that tonight, reinzupressen. We begin to see your glory. We begin to see deine Herrlichkeit glory. Sehen wow. werden. We begin to see your glory. Dass wir deine Herrlichkeit sehen werden. And listen, the night is young. Und wisst ihr, der Abend ist noch jung. So don't think for a moment. Also denk nicht. This is all we're going to see. Dass das jetzt schon alles ist. We just. It's the Carpenter sang this song. We've only just begun. You know that song. Es gibt so ein Lied, wo es heißt, ja, wir haben gerade erst angefangen. Maybe you didn't get that song over here in Germany. Anyway, vielleicht praise the Lord. Okay. Wahrscheinlich im Deutschen nicht. Okay, so let's keep on reading here. Look it. Also lass uns weiterlesen. In the year that King Uzziah died. Also im Todesjahr des Königs Uzziah. I saw the Lord. Sah ich den Herrn. Seated upon the throne. Sitzen auf dem hohen und erhobenen Thron. High and lifted up. Auf dem hohen und erhobenen Thron. And the train of his robe. Und seine Schleppen. Filled. Erfüllten. The temple. Wow. Den Tempel. They filled the temple. Sie erfüllten den Tempel. And then it begins to talk about und dann spricht es the seraphim angels. Über die Seraphime. I want to say this about the seraphim. Ich möchte das über die Seraphime these sagen. Angels, diese these Engel, heavenly beings. Diese himmlischen Wesen. Wherever there's glory, wo immer die Herrlichkeit there ist, are angels, sind auch Engel. Wherever there's angels, und wo immer Engel sind, there is glory. Da ist Herrlichkeit. The glory don't the angels don't come to bring recognition to themselves. Die Engel kommen nicht, um sich selbst anerkannt zu werden. When God's angels come, they come to bring recognition to Him. Sondern wenn die Engel kommen, dann wollen sie immer zum Herrn zeigen. And in a very real way. Und auf eine sehr reale Art. When the angels show up and they're carrying the glory of God. Wenn die Engel kommen und die Herrlichkeit Gottes tragen, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. It begins to, in that way, begin to lift your eyes up higher to see that higher vision. Dann bringt es deine Augen höher, dass du diese höhere Vision siehst. And the Bible talks about these wings that the seraphim have. Und die Bibel redet von diesen Flügeln, die Seraphim haben. With two. Mit zweien. They cover their face. Bedecken sie ihr Gesicht. With two. Mit zweien. They cover their feet. Bedecken sie ihre Füße. And with two. Und mit zweien. They begin to fly. Fliegen sie. And then it says in verse 3. Und dann heißt es in Vers 3. That one cried to another. Und einer rief dem anderen zu. And they said this. Und sprach. Holy, holy, holy. Heilig, heilig, heilig. Is the Lord of hosts, the Lord of angel armies. Ist der Herr der Herrscher. The whole earth. Die ganze Erde. Is full. Ist voll. Of his glory. Mit seiner Herrlichkeit. Now, there's several revelations in here. Da sind einige Offenbarungen drin. Number one, the earth is filled with the glory. Erstens, die Erde ist gefüllt mit seiner Herrlichkeit. But the prophet Habakkuk, aber der Prophet Habakkuk sagt, Habakkuk, however you want to say it, wie auch immer du ihn aussprechen willst, he said, er hat gesagt, the earth shall be filled, die Erde soll erfüllt sein, with the knowledge, mit der Erkenntnis, that's the revelation. Das ist die Offenbarung, the insight, the understanding, das Verständnis of the glory of the Lord. Der Herrlichkeit Gottes. We're in a time right now in the church. Wir sind in einer Zeit jetzt in der Kirche, where God is choosing to anoint His remnant people. That's you. Wo Gott seine Überbleibsel beruft. I'm talking about hungry believers. Ich rede von hungrigen Gläubigen. I'm not talking about believers that are sitting on the fence. Ich rede nicht von Gläubigen, die einfach da sitzen. I'm not talking about about Christians that just fill the pews every Sunday. Ich rede nicht von denen, die einfach nur die Bänke aufwärmen. I'm talking about the ones who say I want to go deeper with God. Ich rede von denen, die sagen, ich möchte tiefer gehen. God is real. Gott ist real. I want him to be real in my life. Ich möchte, dass er real ist in meinem Leben. And I want him to really be seen by others around me. Und ich möchte, dass er von mir gesehen wird. That remnant people. Dieses Überbleibsel are being anointed in this hour, werden gesalbt in dieser Stunde, to reveal the glory of God in the earth, um die Herrlichkeit Gottes in der Erde zu offenbaren. You are the answer, du bist die Antwort, to the prophetic word, auf das prophetische Wort, that was given thousands of years ago, das vor tausenden Jahren gegeben God wurde. Is raising you up in this day, Gott beruft dich jetzt in diesem to Tag, carry the glory, um die Herrlichkeit zu tragen, to release the glory, um sie freizusetzen, to be a living, breathing revival wherever you go, um eine lebendige Erweckung zu sein, that wo immer du gehst, the world around you, dass die Welt um dich herum will begin to know, wissen wird, that Jesus Christ is Lord, dass Jesus they Christus begin to der Herr see ist, his glory, dass sie seine Herrlichkeit get a revelation sehen, of it, dass sie eine Offenbarung von they ihm begin bekommen, to get an understanding of it, dass sie ein Verständnis von ihm bekommen. Wow! Wow! The glory is everywhere, all over the world. Die Herrlichkeit ist überall auf but der Welt. But now all over the world, the hungry people are rising up. Und überall auf der Welt stehen die Hungrigen auf. I got excited about your email you sent me today, Pastor George. Ich war ganz erfreut von der E-Mail, die du mir geschickt hast. Because Pastor George told me, he said, since COVID. Weil Pastor Jörg hat mir gesagt, seit COVID, when these types of conferences are being held, als wir diese Arten von Konferenzen hatten, God just keeps on blessing. Hat Gott uns einfach weiter gesegnet. As far as bringing in more people. Dass from all over the place. Mehr Leute von überall her gekommen sind. God's calling people from the north and from the south. Gott ruft die Leute vom Norden, vom from Süden, the east and from the west. Vom Osten, vom Westen. God's gathering his people in Europe. Gott ruft sein Volk zusammen in God's Europa. God's gathering his remnant believers. Seine überbleibenden Gläubigen. God's connecting the hungry ones. Gott verbindet die Hungrigen. Because we've got a great work to do. Weil wir haben einen großen Auftrag and vor uns. And we can't do it alone. Und wir können das nicht alleine machen. We're better together. Wir machen es besser we zusammen. We need each other. Wir brauchen einander. And that's what's so exciting about a conference like this. Und das ist so toll an so einer Konferenz wie dieser. I looked over at Janet. Ich habe because this Janet is her geschaut, first time to Glory Life Center. Weil das ist das erste Mal, dass sie im Glory now, Life Zentrum sind. She's watched online almost every time I've been here. She's been watching online. Sie hat eigentlich jedes Mal, als ich hier war, online zugeschaut. But I looked at her while the praise and worship was going on. Aber ich habe zu ihr geschaut, als der Lobpreis vor I sich said, ging. This is kind of amazing, huh? Und ich habe gesagt, ja, das ist wunderbar, nicht? Because Janet's been to Europe before. Weil Janet war schon in Europa. And you know, people always talk about Europe. Wir reden immer über Europa. People are very solemn. Ja, die sind sehr ernst. Oh, you should hear the things they say about German people. Ihr solltet mal hören, was sie über die Deutschen sagen. Emotionless. Emotionslos. Very stoic. Sehr stoisch. Analytical. Analytisch. Because you see the analytical thing, that's a blessing from God. Wisst ihr das Analytische, das ist auch ein Segen von Gott. And actually, when that connects with creative glory, weil wenn sich das verbindet mit der kreativen Herrlichkeit, oh. Then, when you bring what God has given you as a gift and you put it in the glory. Wenn du das, was Gott dir gegeben hast, als eine Gabe nimmst und es in die Herrlichkeit bringst, dann erhöht es das Potenzial, dann erhöht es die Fähigkeit. It causes that thing that God gave you to excel on a whole other level. Dann bewirkt es, dass das, was Gott dir gegeben hat, nochmal auf ein ganz anderes Level kommt. And that's what I feel when I come to this church. Und das spüre ich, wenn ich in diese Gemeinde komme. I feel people are really getting this. Ich spüre, dass Leute das wirklich verstehen. You are not the Europeans that everybody else talks about. Ihr seid nicht die Europäer, von denen alle reden. You are not the Germans that everybody else talks about. Ihr seid nicht die Deutschen, von denen sie alle reden. You are what the Bible talks about. Ihr seid die, von denen die Bibel redet. A chosen generation. Eine auserwählte Generation. Eine heilige Nation. A peculiar people. Ein seltsames Volk. Very unusual. Sehr ungewöhnlich. In all the good ways. Auf die richtige Art und Weise. Called to show forth the glory of him. Amen. Um die Herrlichkeit created von ihm zu to give zeigen. His praises. für Lobpreis wow. geschaffen. God's doing something different. Gott macht was anderes. And we've got to receive that. Und wir müssen das empfangen. See, the enemy doesn't want you entering into the new. Der Feind möchte nicht, dass du in das Neue eintrittst. He wants you to stay controlled. Er möchte, dass du kontrolliert bleibst. Held down. Zurückgehalten, manipuliert, oppressed, unterdrückt, under the foot of religion, unter dem Fuß der Religion. But when you get a taste of the glory, aber wenn du einen Geschmack von der Herrlichkeit bekommst, like Pastor Irina sings, wie die Pastorin Irina gesungen just hat, one dose of the Holy Ghost is not enough for me. Eine Dosis des Heiligen Geistes reicht nicht aus. When you get a taste of the glory, wenn du einen Geschmack von dieser Herrlichkeit you've gotta bekommst, have more. Dann musst du mehr you want more. Haben. You just want more. Du willst einfach mehr haben. You're a more kind of people. Hallelujah. Ihr seid die Art von Leuten, die mehr wollen. You're a more kind of people. Ihr seid die Art von Leuten, die mehr wollen. God's anointing you for this. Und Gott salbt euch dafür. You're revealing His glory. Ihr offenbart seine Herrlichkeit. So that's one revelation we see here in Isaiah chapter 6. Und das ist eine der Offenbarungen, die wir hier in Jesaja 6 sehen. Other revelation we can capture. Aber die andere Offenbarung, die wir sehen können, is that you begin to see that one angel, one seraphim, cried one to another, and Isaiah actually heard what they were singing. Und da hat ein Seraphim zum anderen gerufen und Jesaja hat gehört, was sie gesagt haben. I want to say this to you, the glory realm is a multidimensional realm. Ich möchte euch das sagen, der Herrlichkeitsraum ist ein mehrdimensionaler Raum. There's realms of seeing. Da gibt's Räume, in denen man sieht. But there's also realms of hearing. Aber es gibt auch Räume, in denen man hört. Isaiah heard the cry one to another. Jesaja hat diesen Ruf gehört von einem zum anderen. He heard the song holy. Er hörte gehört heilig, holy. Heilig, heilig. Is the Lord of hosts. Ist der Herr der Herrscher. The whole earth. Die ganze Erde is full ist gefüllt of his glory. Mit seiner Herrlichkeit. When you begin to hear the sound of heaven. Wenn du anfängst den Klang des Himmels zu hören. When you begin to tune in. Wenn du beginnst turn the channel and just tune in. Dich einfach darauf einzustellen. Turn the dial, just tune in. Einfach darauf einzustellen. To the realm of glory. Auf diesen Raum der Herrlichkeit. Janet mentioned earlier she began vibrating with the glory tonight. Janet hat vorhin gesagt, dass sie angefangen hat zu vibrieren in der Herrlichkeit. And God spoke to her through it. Und Gott hat dadurch zu ihr gesprochen. There's times we're sitting in the glory atmosphere like this. Und es gibt Zeiten, in der wir in so einer Herrlichkeitsatmosphäre hier sitzen. And God will begin to speak to our knower where we just begin to know things. Und Gott wird zu uns sprechen, so dass wir einfach Dinge wissen. And God begins to bring answers to problems. Und Gott wird uns Antworten auf Probleme bringen. He begins to solve some situations that have been really difficult. Er beginnt Probleme oder Situationen zu lösen, die sehr schwierig waren. He begins to shine his light on our heart and suddenly we begin to know the way forward. Er scheint sein Licht auf unser Herz und auf einmal wissen wir, wie es weitergeht. Where we felt like we didn't know which way to take. Wo wir uns davor blockiert gefühlt haben oder nicht wussten, wo wir hin sollen. God's voice begins to bring the clarification of it. Da bringt Gottes Stimme die Klarheit. In the glory there's a lot of things that we can hear. In der Herrlichkeit sind viele Dinge, die wir hören können. My grandmother, meine Oma, passed on to glory in 2022. Ist 2022 in die Herrlichkeit gegangen. In the fall. Im Herbst. Actually on the day of atonement. Also am Tag der Versöhnung. The holiest day of the entire Jewish year. Also am heiligsten Tag der Juden. My grandma made that transition, step from this way of living into a higher way of living. Da ist sie einfach rübergegangen von dieser Art des Lebens in diese höhere Art. But for a whole about a year and a half before that time. Aber über anderthalb Jahre davor. There was one night, an einem Abend, and suddenly she was awoken, ist sie auf einmal aufgewacht, to a sound, zu einem Klang, an orchestra that was playing, ein Orchester, das gespielt hat. She described it to me as an organ. Sie hat es zu mir beschrieben wie so ein Organ. Now, Orgel. Oh, did you just say like an organ of the body? Yeah, oh, yeah. No, not that kind. That's gross. Das ist eklig. Like, Orgel. Did you clarify? Orgel, okay, yeah, you get it. Yeah. Okay, awesome. You do amazing. You're so amazing. Really. Wow. It's one thing to translate, it's another thing to stand in the glory. Es ist eine Sache zu übersetzen und das andere ist in der Herrlichkeit zu stehen und zu übersetzen. In this anointing, because it's coming upon him, then it's flowing through him. Es, weil es die Salbung, die kommt amazing. Auf mich. So my grandma said that it sounded like an organ. Also meine Großmutter hat gesagt, es klang wie eine Orgel. Then I had to ask my grandmother, I said, because she used to call my keyboard like that an organ. Und da habe ich meine Großmutter gefragt, weil sie hat mein Keyboard, wie das da, das ich hatte, hat sie auch Orgel genannt. When I think about the organ, I think about like the Lutheran church. Aber wenn ich an eine Orgel denke, dann denke ich an die wie in den evangelischen pipes. Kirchen mit den großen Rohren. Klingt das alles so? Ja, yeah, right? Ja, ja. Do it in German. Da, da, da, da. So I said to my grandma, do you mean an organ or like a keyboard with many different sounds? Und habe ich gefragt, ja, meinst du eine richtige Orgel oder einfach nur so ein Keyboard mit den unterschiedlichen Tönen? And now I can't remember what she told me. Was it an organ or was it all the different sounds? Like an organ. Okay, like an organ. Also es war eine Orgel, hat sie gesagt. But the heavenly organ was playing. Aber es war eine himmlische Orgel. And she would hear the sounds coming. Und sie hat diese Töne gehört. And she said sometimes she could recognize the song that was being played. Und sie hat gesagt, manchmal konnte sie das Lied, das gespielt wurde, erkennen. And then she began to sing along with it. Und dann hat sie mitgesungen. And she said, Joshua, I can't sleep when this organ's playing. Und dann hat sie gesagt, Joshua, ich kann nicht schlafen, wenn diese Orgel spielt. So she'd be up in the middle of the night, just laying in bed, listening. Und dann ist sie einfach wach gelegen mitten in der Nacht und hat zugehört. Surely the Lord is on his way to come and get me. Und hat sie gedacht, es muss der Herr sein, der mich jetzt holt. I can hear the sound of heaven, I'm so close. Ich kann den Klang des Himmels hören, es ist so nah schon. And she was ready. Und sie war bereit. And then he didn't come. Aber er ist nicht gekommen. And then she'd be going around her house. She lived in her house for basically her whole life. And she would go around her house doing just different things, and then all of a sudden the sound would come. Und dann ist sie in ihrem Haus, in dem sie schon immer gelebt hat, ist sie einfach da rumgelaufen und dann ist wieder diese Lieder gekommen. And she would make room for the sound. Und dann hat sie diesem Klang Platz gemacht. But what I think is so beautiful about it. Aber was ich so wunderschön daran fand, is that God gave her that sound for a year and a half before she passed on, before she stepped over. Dass Gott ihr das anderthalb Jahre bevor sie gestorben ist gegeben hat. And it gave her a lot of time. Und es hat ihr viel Zeit gegeben, to reflect upon her life, um einfach ihr Leben zu reflektieren, to worship the Lord, den Herrn anzubeten, to minister to her children and her grandchildren and her great grandchildren, ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln zu dienen. Und sie hat uns all diese Geschichten darüber erzählt von diesen Klängen, die sie gehört Heaven hat. Became so close. Der Himmel kam so nah. And God wants heaven to come close to you even today. Und Gott möchte auch, dass der Himmel so nah zu dir heute kommt. God wants you to hear his voice. Gott möchte, dass du seine Stimme hörst. God wants you to hear the sound of angels singing. Gott möchte, dass du den Klang der Engel, die singen, hörst. He wants you to become aware of that heavenly choir. Er möchte, dass du dir diesem himmlischen Chor bewusst bist, dass du in diese Herrlichkeit dich eintunst und dass du empfängst that realm. Diesen Raum. So lift up your hands right now. Also hebt eure Hände jetzt. And we're going to say another prayer to activate this realm. Und wir werden jetzt noch ein Gebet sprechen, um diesen Raum zu aktivieren. And let's say this, Father. Und lass uns das sagen, Vater. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. I thank you that in your glory. Danke ich dir, dass in deiner Herrlichkeit. I can hear. Ich hören kann. I can hear your voice. Ich kann deine Stimme hören. I can hear heaven. Ich kann den Himmel hören. The sounds, the orchestra, the songs. Die Klänge des Orchesters, die Lieder. I thank you that my spirit ich danke dir, dass mein Geist is becoming much more sensitive sensibler wird to the realm of your spirit. Zum Raum deines Geistes. I give you my spirit ears ich gebe dir die Ohren meines Geistes, that they might hear, dass they sie might hören hear, können, that they might hear, dass sie hören that können, they might hear, dass wow, sie hören that können, they might hear. Dass sie hören Now, können. Now, when you pray a prayer like that, wenn du so ein Gebet betest, you've got to expect musst du erwarten, that you're going to begin to hear heaven, dass du den Himmel hörst. You know, I grew up in the church. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Fifth generation Pentecostal. Fünfte Generation Pfingst. I gave my heart to Jesus Christ as a youngster. Ich habe als Kind mein Leben Jesus Christus gegeben. I'll never forget ich werde nie that act of stepping out from the little pew I was sitting at. Den Tag, als ich aus dieser Kirchenbank rausgegangen bin. Coming down to the altar on a Sunday night. Und vor zum Altar gekommen bin, an einem Sonntagabend. Bowing on my knees. Mich vor den Altar gekniet habe. An altar worker coming up to me. Und da ist jemand dann zu mir gekommen. And she said, how can I pray with you? Und sie hat gefragt, ja, wie kann ich and mit dir beten? I want to give my life to Jesus. Und ich habe gesagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. And she led me in a prayer of repentance. Und sie hat mich durch ein Gebet der Buße geführt. I gave my life to the Lord. Und ich habe mein Leben da als Kind dem Herrn gegeben. Something she said to me at the altar. Eine Sache, die sie mir dort gesagt hatte am Altar. She said, now that you've received Jesus as your personal Lord and Savior. Sie hat gesagt, jetzt wo du Jesus als deinen persönlichen Herr und der Retter empfangen hast, you're a new creation. Bist du eine neue Schöpfung. God's making you totally new. Gott macht dich komplett neu. You're gonna act different. Du wirst dich unterschiedlich verhalten, du wirst anders aussehen, alles ist anders. So I went to school the next day. Also bin ich am nächsten Tag in die Schule gegangen. And I was in the same class for 2 years in a row. Und ich war 2 Jahre lang in derselben Klasse. It was a split grade. Es war So it was a split grade, first grade and second grade. Also es war eine zusammengeführte Klasse, erste und zweite Klasse. With the same teacher, mit demselben Lehrer. So Mademoiselle Bouchard. Also Mademoiselle Bouchard. I grew up in Canada. Also ich bin in Kanada aufgewachsen. And I was in a French school. Und es war eine französische Schule. And Mademoiselle Bouchard came up to me. Und Mademoiselle Bouchard ist and zu mir said, gekommen. Joshua, did you get a haircut? Und sie hat gesagt, Joshua, hast du einen neuen Haarschnitt? No, I didn't get a new haircut. Ich habe gesagt, nee, ich habe keinen neuen Haarschnitt. Are you wearing new clothes? Hast du neue Klamotten? No, I'm not wearing new clothes. Nein, keine neuen Klamotten. There's something different about you. Da ist etwas anders an My dir. Teacher noticed. Mein Lehrer hat das festgestellt. She didn't know what it was, but she just knew there was something different about me. Sie wusste nicht, was es war, aber sie And hat gemerkt, da war was anders. Thinking, this is amazing. Und dann dachte ich als junges she told Kind, me wow, at the das ist wunderbar. There'd be something different about me. My teacher can see it. Sie hat mir am Alter gesagt, dass etwas anders Jesus sein wird und meine Lehrerin hat es gesehen. Wow. So my salvation Meine experience was real. Mein Errettungserlebnis war real. But it happened when I was real young. Aber es ist passiert, als ich sehr jung war. And you know when you're that age, you don't pay attention to dates or calendars or time on the clock or anything Und like that. Und in dem Alter, da machst du dir nicht viel Unless it's like Christmas time. Viel Gedanken then. Über Datum oder deinen Kalender, es sei denn, es ist Weihnachten. So I grew up. Also bin ich aufgewachsen. And I heard an evangelist preaching. Und ich habe einen Evangelisten gehört, wie er gepredigt hat. And they said, und er hat gesagt, if you don't know the day and the hour that you were saved, wenn du nicht den Tag und die Stunde kennst, in der du errettet wurdest, then I doubt you're even saved. Dann bezweifle ich, ob du überhaupt errettet bist. And I used to hate it when she would say this. Und ich habe es gehasst, wenn sie das gesagt hat. I was like, I don't know the day and I don't know the hour. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht den Tag und ich weiß nicht die Stunde. I was too young to care. Ich war zu jung, um mir daraus was zu machen. But I know I gave my heart to the Lord. Aber ich weiß, dass ich mein Herz dem Herrn gegeben habe. So I started praying to God. Also habe ich angefangen, zum Herrn zu beten. And I said, God, I really want to know. I really, really want to know. Und habe ich gesagt, Herr, ich möchte wirklich wissen. Ich möchte es wirklich wissen. The day that I was saved. Den Tag, an dem ich errettet wurde. Because I can't even celebrate my spiritual birthday. Weil ich You know, if you don't know it. Ich kann nicht mal meinen geistlichen Geburtstag feiern, wenn ich ihn nicht kenne. And God knows I love to celebrate anything. Und der Herr weiß, dass ich alles feiern möchte. Janet and I look for reasons just to celebrate. Janet und ich, wir schauen nach Gründen einfach nur, um zu feiern. Oh, it's Mother-in-Law's Day. Okay, let's celebrate okay. Mother-in-Law's Day. Praise God. Es ist Schwiegermuttertag. Lass uns das Pull feiern. Out the feast and the cake and everything. Mother-in-Law's Day. Praise God. Lass uns den Kuchen holen. National Pizza Day. We're ordering pizza. Okay. Nationaler Pizzatag. So. I prayed in this way. Also ich habe so gebetet. And nothing seemed to happen. Und es sah nicht so aus, als würde was passieren. Until. Bis. And this is a testimony about don't give up. Und das ist ein Zeugnis von Don't nicht for auf. A moment think it's not going to happen. Und denk nicht, dass es nicht passieren The Bible wird. Says the prayers of the righteous man availeth much. They're effective. Das heißt in der Bibel, die Gebete des Rechtschaffenen erreichen viel. Have you ever noticed God's timeline is different than yours? Hast du mal festgestellt, dass Gottes Zeitplan anders ist als deiner? Don't be worried about it. Mach dir da keine Sorgen. He understands the end from the beginning and he's all working it out in his perfect will if you'll just stay in step with his spirit. Er kennt das Ende schon vom Anfang an und er bringt es alles in seinem perfekten Willen zustande. So on May 11th, also am 11. Mai 2019, I'm just waking up in the morning. Bin ich einfach morgens aufgewacht? And I'm in that you know, the end stages of a dream state. Und ich bin so am Ende von so einem Traumzustand. I'm a little bit aware of waking up, but I'm still kind of in a dream. And you can choose, like, whether you want to stay in the dream or whether you kind of want to come out. Wo ich weiß, dass ich schlafe, aber trotzdem noch so halb im Traum bin. And I saw an angel. Und habe ich einen Engel gesehen. And the angel was singing. Happy birthday to you. Happy birthday. Und der Engel hat alles Gute, hat Happy Birthday gesungen. The angel said Happy birthday. Der Engel hat gesagt Happy Birthday. And I came out of the dream state. Und ich bin aus diesem Traum rausgekommen. That's silly. Und habe ich gesagt, das ist dumm. It's May and my birthday is January 29th. Es ist Mai und mein Geburtstag ist am 29. Januar. So I was laying there for a moment thinking about it. Also lag ich da eine Weile und habe drüber nachgedacht. Und dann dachte ich, oh. Maybe the angel just revealed something to me. Vielleicht hat der Engel mir gerade etwas offenbart. I wasn't praying about it the night before. I wasn't praying about it the week before. I wasn't praying about it the month before, but it was a desire of my heart. Ich habe da monatelang nicht für gebetet, aber es war ein Wunsch in meinem Herzen und ich wusste das. So, I can't remember what happened, but somehow I got linked into Google. Ich weiß nicht mehr wie, aber ich habe dann irgendwie geschafft, dass LinkedIn gegoogelt hat. And I asked him to Google the 2 years that I was in school. Und dass er googelt die 2 Jahre, in denen ich in der Schule war. First year and second year, because I don't know whether I gave my heart to the Lord in the first year or the second year was the same teacher both years. Also ob es im ersten Jahr oder im zweiten Jahr war, ich weiß nicht mehr, was war derselbe Lehrer. But it was 1986. Aber es war 1986. Or 1987. Oder 1987. So that makes me 45 right now. Also das heißt, ich bin jetzt 45. I just saved you from doing the German math. Ich habe es euch jetzt erspart, das durchzurechnen. Yeah. Okay. Anyway. Auf jeden Fall. You're welcome. I want you to stay engaged with this testimony. Okay, so I had Lincoln Google 1986, 1987, May 11th. Also, dass er den, ich habe gesagt, dass Lincoln diesen 11. Mai 1987 oder 1986 googeln soll. And he said, May 11th, 1986 was a Sunday. Und er hat gesagt, der 11. Mai 1986 war ein Sonntag. And that got me really, really excited. Und das hat mich wirklich aufgeregt gemacht. Sang and said happy birthday to me. Weil die Engel haben happy birthday zu mir gesungen. It was May 11th, 2019 when the angel did this. Es war am 11. Mai 2019. It's many years in the coming. Also es hat lange gebraucht. This birthday celebration was many years in preparation. Die Geburtstagsfeier war lange vorbereitet. So I called my parents. Also habe ich meine Eltern angerufen. And my mom answered the phone. Meine Mama hat das Telefon abgenommen. Said, und ich habe gesagt, Mama, I just had an angel. Ich hatte gerade einen Engel. Tell me happy birthday. Der mir happy birthday gesungen hat. I had Lincoln Google the date. Ich habe Lincoln gesagt, er soll das Datum raussuchen. In 1986. 1986. On Sunday. An dem Sonntag. It was Mother's Day. Da war es Muttertag. Did I give my heart to Jesus on Mother's Day? Habe ich an diesem Muttertag mein Herz Jesus gegeben? She said, Joshua, I'm sorry, I really don't know. Und hat sie gesagt, and in the back, I can hear my dad. Und dann hat sie gesagt, ja, Joshua, ich weiß es wirklich nicht mehr. Und hinten konnte ich mein Vater Mother's hören. Day. It was May 11th, 1986, Mother's Day, when you gave your heart to Jesus. Und er hat gesagt, natürlich war es am Muttertag. Es war am 11. Mai 1986, hast du dein Leben Jesus gegeben. I said, Dad, you knew this whole time? Ich habe gesagt, Papa, du wusstest das die ganze Zeit? I have been searching for answers. Ich habe nach Antworten gesucht. My dad said, "Yes, that was the day that you gave your heart to the Lord." Ja, das war der Tag, an dem du dein Herz dem Herrn gegeben hast. When you begin to tune into heaven. Wenn du dich in den Himmel einklingst. When heaven begins to speak to you. Wenn der Himmel zu dir spricht. Revelation can come. Kommt Offenbarung. Messages can begin to come through. Answers can begin to come through. Botschaften kommen durch und Antworten God kommen can durch. Begin to reposition you spiritually. Gott kann dich geistlich neu positionieren. Many times I'll hear songs coming from heaven and then I get on the keyboard and I write it down. Oft höre ich Lieder aus dem Himmel kommen und dann gehe ich ans Keyboard und dann schreibe ich das auf. God wants to open up our spiritual ears to hear. Gott möchte unsere geistlichen Ohren öffnen, dass wir hören. I'm not going to draw this out long. Und um noch weitermachen, also ich mache jetzt nicht mehr lang, aber ich möchte, dass ihr das versteht. Isaiah in Isaiah 6 verse 4. Jesaja 6 Vers 4. He continues describing this vision that he's in. Er beschreibt weiter diese Vision. And he says the posts of the door were shaken. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen. Now that kind of sounds like what Janet had tonight, the earthquakes, also the shakings of glory, das klingt so ein vibrations bisschen of glory. Wie das, was Und Janet beschrieben hat diese There's Erschütterung. That takes place in the glory, like Janet mentioned. Da ist eine Erschütterung, die in der Herrlichkeit passiert, wie Everything Janet es erwähnt can hat. Be shaken will be shaken. Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert. So that things are, that are not of God are removed. So dass die Dinge, die nicht von Gott sind, weggenommen werden. Und dass die Dinge, die von Gott sind, bleiben. But I want you to think about this for a moment. Aber ich möchte, dass ihr darüber kurz nachdenkt. If Isaiah could see in the glory, hear in the glory. Also wenn er Jesaja in der Herrlichkeit sehen konnte und hören He's konnte. Now describing that he felt something in the glory. Jetzt beschreibt er etwas, was er gespürt hat in der Herrlichkeit. In the glory you can feel. Also in der Herrlichkeit kannst du auch Just spüren. Lift up your hands right now in the glory. Ja, also hebt eure Hände in die Herrlichkeit. Lord, we want to feel your glory. Herr, wir wollen deine Herrlichkeit spüren. We want to feel your nearness. Wir wollen deine Nähe spüren. We want to feel the brush of the angel wings. Wir wollen die Engelsflügel spüren. We want to feel your heartbeat. Wir wollen deinen Herzschlag spüren. We want our heartbeat to synchronize with yours. Wir möchten, dass unser Herzschlag sich mit deinem we want synchronisiert. To feel the rhythms of your glory. Wir wollen den Rhythmus deiner Herrlichkeit spüren. We want to feel your goodness, your pleasure. Wir wollen deine Güte und deine Güte spüren. We want to feel what's on your heart. Wir wollen spüren, was auf deinem that Herzen we would ist. Not be moved by our own emotions. Dass wir nicht bewegt sind von unseren eigenen Emotionen. But that we would be moved by your divine emotions. Sondern wow. Dass wir von deinen göttlichen Emotionen Thank bewegt you, Jesus. Sind. Danke, Jesus. Thank you, Lord. Danke, Herr. Many times, oftmals, when we're in the glory, wenn wir in der Herrlichkeit people sind, begin crying. Fangen Leute an zu weinen. Tears begin welling up. Dann kommen Tränen. Because they People feel the reality of God. Weil Leute die Realität von Gott spüren. They feel His presence around them. Sie spüren seine Gegenwart um ihn herum. Oftentimes the way that we feel His glory. Oft ist es so, dass die Art und Weise, wie wir seine Herrlichkeit spüren, is just a gentle peace comes over us. Ist das einfach so ein ruhiger Frieden über uns kommt. And it's like we're being wrapped in this holy cocoon. Und dass wir wie eingehüllt werden in dieses heilige Kokon. Where we know that we're safe and we're protected. Wo wir wissen, dass wir sicher und geschützt sind. That we're loved. Dass wir geliebt sind, that we're accepted by him. Dass wir von ihm akzeptiert sind. And it's in that place of glory he begins to make the changes in our lives. Und es ist in diesem Ort der Herrlichkeit, dass er diese Veränderungen in unserem Leben macht. Wir spüren seine Herrlichkeit. And we fall in love with him more and more. Und wir verlieben uns immer mehr in ihn. Now I'm not foolish. Also ich bin nicht dumm. I know what the Bible says about feelings. Ich weiß, was die Bibel über Gefühle sagt. Feelings are fleeting. Feelings come, feelings go. Gefühle sind vergänglich, Gefühle kommen, Gefühle gehen. And we're encouraged not to walk by feelings, we walk by faith. Und wir sollen nicht bei Gefühlen gehen, sondern wir gehen im Glauben. But there's a very real thing that begins to take place in the supernatural when we walk by faith. Aber es gibt eine wirkliche Sache, die passiert, wenn wir im Übernatürlichen, wenn wir im Glauben gehen. Steps of faith lead us Die Schritte des Glaubens führen uns into a place of manifestation an einen Ort der Manifestation of what we have believed God for. Für das, wir Gott geglaubt haben. And there's a place as we're walking by faith, und da ist ein Ort, während wir im Glauben where gehen, we cross over a supernatural horizon, wo wir über einen übernatürlichen Horizont gehen, and suddenly we begin to feel und auf einmal spüren wir, what we believed for, das, worauf wir geglaubt haben, bevor wir es It's gespürt amazing. Haben. It's supernatural. Es ist übernatürlich. Das ist It's göttlich. Glorious. Das ist herrlich. Can anybody feel the glory tonight? Kann jemand die Herrlichkeit spüren heute Abend? And, you know, for each and every one of us, it will be different. Und für jeden von uns wird es unterschiedlich sein. But I'm just asking this question. Just wave at me if you say I feel the glory. Wink mir einfach, wenn du sagst, du kannst die Herrlichkeit spüren. That's one of the dimensions. Das ist eine der Dimensionen, in which God wants to relate to you. This is a way that He related to Isaiah. Auf die Gott sich mit dir in Verbindung setzen will. Isaiah says that the pillar shook. Jesaja sagt, dass diese Säule erschüttert wurde. And then he goes on to say. Und dann sagt er. That it was shaken by the voice of him who cried out. And the house was filled with smoke. Also es war erschüttert von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Some translations use the word smoke. Manche Übersetzungen benutzen das Wort Rauch. Other translations use the word incense. Andere verwenden das Wort Weihrauch. We understand. Wir verstehen. That in the temple of God there is a holy incense. Dass in diesem Tempel Gottes so ein heiliger Weihrauch ist. Actually, the Bible tells us it's the prayers of the saints that arise before the Lord. Es heißt, dass es die Gebete der Heiligen sind, die vor ihm aufsteigen. Our worship rises like incense. Unsere Anbetung steigt auf wie Weihrauch. One of the incenses of biblical times is frankincense. Und eine dieser eins davon ist Weihrauch aus der biblischen Zeit. And it has a very specific particular smell. Und es hat einen sehr bestimmten Geruch. There's times in the glory. Und da gibt's Zeiten in der Herrlichkeit. When suddenly I'm overwhelmed by the smell of frankincense. Da wo ich auf einmal überwältigt bin von diesem Geruch des Weihrauchs. I'm not talking about an essential oil that was being used. Ich rede nicht von irgendeinem Öl, das man verwendet hat. I'm talking about a supernatural manifestation. Ich rede von einer übernatürlichen Manifestation. Of the fragrances of heaven. Des Geruches des Himmels. Beginning to fill this glory space. Der den Herrlichkeitsort erfüllt. I was in this is amazing. I was in Louisiana a couple weeks ago. Ich war vor ein paar Wochen in Louisiana. All I had to say was I was in. And I can smell what I'm about to tell you. Alles, like right now, it's happening. Wo ich gesagt habe, ich war in, und dann habe ich schon gerochen, was ich da auch gerochen habe. I was in Louisiana. Ich war in Louisiana. And in the middle of my message, the pastor who was sitting actually right about here. Und da war der Pastor, der saß genau da. He said, "I can smell apples." Und hat gesagt, ich kann Äpfel riechen. Do you know what Apfel? Oh, Apfel. Do you know what Apfel? Means wisst ihr, was prophetically, Apfel heißt, spiritually, im Geist heißt? There's two things. Das sind zwei Dinge. It's a reminder to you that you're the apple of his eye. That's what the Bible says. Das eine ist die Erinnerung, dass du sein Augapfel bist. His eyes are on you. He's looking at you. Seine Augen sind auf dir. Er ist ihm wichtig. Er beschützt dich. The other thing that Proverbs says. Das andere, was es in Sprüchen heißt. Is that God's breath smells like apples. Da heißt es, dass Gottes Atem wie Äpfel riecht. When God speaks, it smells like apples. Wenn Gott spricht, dann riecht es wie Äpfel. Can anybody else smell the apples right now? Kann jemand die Äpfel riechen? You can smell it? Yeah. Kannst du es riechen? Who's she just sitting in that realm, the apple realm? Er ist einfach in diesem Raum, in diesem Apfelraum. Just wave at me if you're smelling apples. Also winkt right mir einfach, wow, wenn ihr gerade Äpfel riecht. Few of you. Yeah, it's the breath of God just breathing over you. Now think about the breath of God. Es ist der Atem Gottes, der über dich geht. Denk mal über den Atem Gottes nach. When God breathes, wenn als Gott atmet, new life comes on the scene. Dann kommt neues Leben hervor. God's breathing. Gott atmet. Something right now. There's new life that's beginning to come right now. Und da kommt neues Leben. Thank you, Jesus. Danke, now I want Jesus. To take a deep breath in right now, all over this place. I mean, naturally. Jetzt nimmt einfach einen tiefen Zug. And just begin to connect with what God's doing in the glory. Und in verbindet this atmosphere. Euch mit dem, was Gott in dieser Herrlichkeitsatmosphäre. You tut. Might not be smelling apples. Vielleicht riecht ihr nicht Apfel. Smell the frankincense. Vielleicht riecht you ihr might Weihrauch. Not be smelling the frankincense. You might be smelling the cinnamon. That's another vielleicht thing that we smell oftentimes Weihrauch, in sondern Zimt. The das glory. Ist auch ein Geruch, der auf the cinnamon represents auftaucht. A fresh anointing being released. It's one of Zimt the ingredients of the holy neue, anointing oil. Eine neue Salbung, die freigesetzt wird. Anybody smelling cinnamon right now in this place? Riecht jemand Zimt? Okay, hier? Over here. There's a few, several over there. Yeah, just receive it right now. It's a fresh anointing coming on you. Es ist eine frische Salbung, just receive it right now. God speaks through signs. Gott spricht durch Zeichen. God speaks in his glory. Gott spricht in seiner Herrlichkeit. I mentioned the glory is multidimensional. There's different ways that he's ministering to us tonight in his glory. Multidimensional ist es. Es gibt unterschiedliche Wege, wie zu uns spricht heute Abend. I was ministering in Boston last November. Letzten November habe ich in Boston gedient. And I had begun mentioning the fragrances of God. Und da habe ich auch diese Gerüche Gottes erwähnt. And all at once there was a man in the back over here. Und dann war da hinten ein Mann. He said, "I'm smelling maple syrup." Und er hat gesagt, ich rieche Ahornsirup. I thought, well, that's kind of appropriate. We're in New England. Und da dachte ich, ja, das ist verständlich. Wir sind in Neuengland. Maple syrup trees are in America. Also das sind all diese Ahornbäume. And then all at once there was a couple over there on that side. Und dann waren ein paar da drüben. And they yelled out. Und sie haben rausgerufen. We're smelling French toast. Wir riechen French toast. Now, do you know what French toast is? Do you have that here in French Germany? Toast, yeah. Yeah. Or just German toast? No, French you toast. You have okay, French toast too. Okay, good. So French toast is a breakfast meal. Also French toast ist so Frühstück. In general you eat French toast for breakfast. Also es isst man normal zum Frühstück. Maple syrup is something that you use during breakfast. Und Ahornsirup nimmst du auch zum Frühstück. In Canada we like to pour maple syrup all over our pancakes. In Kanada gießen wir Ahornsirup überall über unsere Pfannkuchen. Represents breakfast. Also das steht für Frühstück. So God was speaking through both of these signs together. Also Gott hat durch beide Zeichen gesprochen. The Bible says in the mouth of two or three witnesses it will be established or confirmed. Die Bibel sagt, was zwei oder drei Zeugen sagen, das wird bestätigt. So we're getting the maple syrup and the French toast. Also der Ahornsirup und dieser French and Toast. And I was understanding, okay, something with breakfast is happening here. Und dann habe ich verstanden, okay, irgendwas mit Frühstück passiert and hier. And then it was highlighted in my spirit. Und dann habe ich in meinem Geist bekommen. Something that I heard many times as a young child. Das ich als Kind sehr oft gehört habe. Breakfast is the most important meal of the day. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Now God was giving us something. It was coming in parts. Und Gott hat uns etwas gegeben. Es kam in so Teilen. And I still wasn't fully understanding it. Und ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Sometimes you have to release what you've got before you get the next thing. Manchmal musst du das freigeben, was du bekommst, um das nächste zu kriegen. So I said what was coming to me. I said, well, breakfast is the most important meal of the day. Also habe ich gesagt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. And then the light came on. Und dann ging mir das Licht auf. The Lord showing us right now. Und der Herr hat uns gezeigt, gerade spending in dem Moment, time in his glory, Zeit in seine Herrlichkeit zu verbringen, is the most strengthening, most important thing we can do in any day. Ist das stärkendste und das wichtigste, was wir jeden Tag machen können. And that really ministered to those who were smelling that fragrance. Und das hat wirklich gedient zu denen, die diesen Geruch gerochen haben. Although that might be obvious to us. Es war auf einmal offensichtlich. It was so important for them to be reminded of that. Und es war wichtig make für sie. Make room for God in your day. Es war wichtig für sie, dass sie daran erinnert wurden, make dass sie room for the glory every day. Mach Raum für die Herrlichkeit jeden Tag. So we were sharing. Also haben wir das geteilt. And then all at once, und auf einmal, I was overwhelmed with the smell of cedars. War ich von dem Geruch von Zedernholz. Is anybody smelling anything else tonight? Riecht jemand okay, irgendetwas awesome, heute wonderful. Noch? What are you smelling? Was? Sie riecht Brot. Bread? Bread. Fresh bread. That's the word Brot. Of God. That's frisches the revelation Brot. Das ist das Wort God. Gottes. Das ist die Offenbarung God's showing Gottes. You that he's bringing you into a deeper revelation. Gott zeigt dir, dass er dich in eine tiefere Offenbarung bringt. Der übernatürlichen Dinge. I believe you're receiving some keys tonight that ich you're going to be able to use in the days Schlüssel ahead Abend, to activate the glory realm in your life. Yeah. Um die Herrlichkeit in deinem it's Leben fresh. Zu aktivieren. Es like ist frisch. Fresh manna. Wow. Wie frisches Manna. Mhm. Bukas, that's mouth? Oh, no. Oh, breath. Buka. Buka. Wow. Wow. Well, when... There's a lot of things happening right now. Praise God. Are y'all from Croatia? Seid ihr alle aus Kroatien? Did you come here from Croatia? Seid ihr aus Kroatien hergekommen? Well, you know you can't come all the way here and not receive a fresh impartation for what God wants to do in Croatia. Wisst ihr, ihr könnt nicht einfach herkommen und nicht eine Zuteilung bekommen für das, was Gott in Kroatien... Kommt her. Wow. Thank you, Jesus. Deutsch, Deutsch, Albanisch. Wow, wow. That's amazing. Wow. Wow, also sie sind von Kroatien und Albanien. Okay, I want all of you to come up here, stand side by side. Kommt einfach hierher, stellt euch dort auf. And I want everybody else in here just to lift up your hands into the glory and just begin praying in the spirit. Und ich möchte, dass ihr einfach eure Hände hebt in die Herrlichkeit und im Geist betet. Einfach nebeneinander side stellen. Side by side. Nebeneinander stellen. Fresh impartation. Frische Zuteilung. Fresh impartation. Frische Zuteilung. Fresh impartation. Everybody else praying in the spirit. I don't hear you. Come on, pray in the spirit. Increase the prayer power in this place. Come on, just turn the volume up. Turn the power up. Dreh die Kraft hoch. Shalaboboso talabakasta la mokosta la bakese le montele beke. Brosta la bakasta le mensta la boko brasi. I see God doing several things. Ich sehe, wie Gott einige Dinge tut. He's breathing his breath on brokenness. Er atmet auf Zerbrochenheit. And I'm reminded of Ezekiel. Und ich mir kommt Ezekiel, where it talks about the valley of the dry bones. Wo es von dem Tal der trockenen Knochen spricht. And the breath begins to come. Und der Atem kommt. And begins to breathe on. Und er atmet Trau auf sie. Begins to revive. Er weckt an army. Eine Armee. For God's purposes. Die für die Bestimmung Gottes. And I hear the Lord saying. Und ich höre, wie der Herr spricht. That there's a new wind of His Spirit. Dass da ein neuer Wind seines Geistes that's ist. That's blowing on Croatia. Der auf Kroatien bläst. There's a new wind of revival glory. Ein neuer Wind der Erweckungsherrlichkeit. That's blowing upon Croatia. Der auf Kroatien bläst. Oh, take it for Kosovo. Und take it. Nimm take Kosovo. It. Take nimm es für Kosovo. Take it. Receive it right now. Empfang es jetzt. And even as the breath of God begins to blow. Und während dieser Atem Gottes bläst. The army of God begins to arise. Es steht die Armee Gottes auf. And I see God beginning to make divine supernatural connections. Und ich sehe, wie Gott göttliche übernatürliche Verbindungen erstellt. I see divine connections coming to bring God's people together. Die Verbindung, die Gottes Volk zusammenbringt. What the enemy has tried to bring separation. Wo der Feind Trennung bringen wollte. Where the enemy has tried to bring division. Wo der Feind Trennung bringen wollte. God says there's divine unity that's coming in my spirit. Gott sagt, da ist eine göttliche Einheit. Brothers and sisters coming together. Brüder und Schwestern, die zusammenkommen. Not for the purposes of religion. Nicht in Religion. But for the purposes of the kingdom. Sondern für das Königreich. The kingdom of God on earth. Das Königreich Heaven Gottes on earth in Kosovo. Himmel auf Erden in Kosovo. In Croatia. Himmel auf Erden in Kroatien. Being released. Himmel auf Erden wird freigesetzt. Lord, I thank you for what you're establishing. Herr, ich danke dir für das, was du I thank etablierst. You for, oh, what might look small in the beginning. God says, do not despise the day of small beginnings. Was am Anfang klein aussehen wird, for surely what I am doing is a great, great thing. Verachte nicht die kleinen Anfänge, sondern was ich tue, ist etwas Großes. It's a nation-shifting thing. Es ist etwas, was die Nationen umdrehen wird. It's an eternal thing. Es ist etwas Ewiges. Lord, I thank you for doing it in Jesus' mighty name. Ich danke dir, dass du es tust in Jesu God, I ask Namen. That each and every one of my brothers and sisters here would go home with Lord, an impartation bitte, of your glory. Jeder von meinen Brüdern und Schwestern mit einer Zuteilung deiner Herrlichkeit nach Hause geht. Wow. Wow. Buchstaben gesehen. Wow. You can see the diamonds and the gold. Wow. All over your hands. Wow. Sie hat schon was gesehen. She saw something. Now, let me. This is amazing. A gold. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip. Was ganz kleines. Oh, okay. This is amazing. Das ist ja. It's amazing. Whoa. Das ist wunderbar. There's a few things that God's showing you. It's a sign of His Dinge, divine provision. Ist ein Zeichen seiner göttlichen Versorgung. He's the God that provides for all of your need. Er ist der, der für all spirit, deine soul, body, ministerially. Geistlich, körperlich, seelisch. The other thing that gold represents is the glory. Das andere, was für was Gold steht, but ist die Herrlichkeit. But the third thing that the gold represents, it's a creative miracle. Und das dritte ist ein kreatives Wunder. It's a creative miracle. Es ist ein kreatives Wunder. God taking nothing and making something. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Wow. Wow. Thank you, Jesus. I want everybody to lift up your hands in the glory. Ich möchte, dass you're taking in die it. You're taking geht. It. Wow. More, more, more. There's more. There's more. There's more. I see you being raptured in the spirit into visions of God. Taken into visions of God. Lord, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Come on, lift up your hands to this realm. Lift up your hands to this realm. You can see in the spirit. You can hear in the spirit. You can feel in the spirit. You can smell in the spirit. Ihr könnt es auch riechen im Geist. You know, you can even taste in the spirit. Du kannst auch schmecken im oh, Geist. Yeah, you can taste things in the spirit of God. Du kannst Dinge schmecken im Geist. There's times when God will let you taste honey. Es gibt Zeiten, wo Gott dich that's Honig his revelation schmecken lässt. Right there, honey. Das ist eine Offenbarung. Drip Honig. Dropping like sweet revelation. God's word is sweet like honey. Gottes Wort ist süß wie Honig. There'll be times when in the spirit God begins to feed you scrolls of revelation. Es gibt auch Zeiten, God begins to feed you blueprints, downloaded maps. God begins to give you guided directions for the days ahead. Direkte Anzeige. Eat the scroll. Just eat the scroll. Eat the scroll. Just eat it. Eat the scroll. Eat the scroll that God is giving you. Hallelujah. As you begin to digest what comes from the spirit, God is able to work it in you. God is able to process kann Gott in dir arbeiten. Kann Gott es in your innermost being, you begin to process the revelation of God. In deinem Inneren wird diese Offenbarung verarbeitet. And God begins to develop it. Und Gott wird sie hervorbringen. On the inside of you. In dir. Lord, I thank you for it. Ja, ich danke dir dafür. Isaiah talks about Jesaja sprach davon. The seraphim. Die Seraphime. Grabbing the tongs. Die diesen, sorry? And grabbing the tongs, like a utensil to pick things up. Die diese Stifte genommen haben. And the seraphim grabs a coal, a burning coal. Und der Seraphim hat diese Kohle genommen. And touches Isaiah's lips with it. Und hat Jesajas Lippen damit genommen. The Bible says it like this. Die Bibel sagt es so. Verse 6. Then one of the seraphim flew to me. Es heißt in Vers 6. Und einer der Seraphim flog zu mir. Having in his hand a live coal which he had taken with tongs from the altar. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. And he touched my mouth. Und berührte meinen Mund. Now there's many different revelations we can receive from Isaiah 6. Und da gibt's viele unterschiedliche Offenbarungen, die wir von Jesaja 6 bekommen. But in the context of multidimensional glory, multisensory glory. Aber im Kontext von vieldimensionaler Herrlichkeit. It shows us. Zeigt es uns, you can taste in the glory. Da gibt's sogar Geschmack in der Herrlichkeit. Your mouth can be touched with the glory of God. Dein Mund kann berührt werden von der Herrlichkeit Gottes. The angel said, "Behold, this has touched your lips." Behold, this has touched your lips. Vers 7 heißt es, und berührte meinen Mund und sprach, siehe, dieses hat deine Lippen berührt. Your iniquity is taken away. Und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen. And your sin is purged. Und deine Sünde gesühnt. And then it says, I also heard the voice of the Lord saying, who shall I send and who will go for us? Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? These encounters we've been reading about, this vision. Diese Begegnung, von denen wir gelesen haben, diese Vision. That Isaiah was ushered into. In die Jesaja hineingeführt wurde. All of these things, all these encounters, all of the different senses being ignited, highlighted, illuminated. All diese Begegnungen, all diese unterschiedlichen Sinne, die angesprochen wurden. Brought him to this point of God asking him a very direct question. Haben ihn zu diesem Punkt gebracht, wo Gott ihn eine sehr direkte Frage gestellt hat. And I want to propose to you. Und ich möchte euch vorschlagen. That God wants to increase the manifestation of his glory in your life. Dass Gott die Manifestation der Herrlichkeit in deinem Leben erhöhen möchte. But it's not without purpose. Aber es ist nicht ohne Ziel. Everything God does. Alles was Gott tut. Is for a reason. Er hat einen Grund. He's speaking. Er spricht. The question is, are we listening? Die Frage ist, hören wir zu? I believe even tonight in this place. Ich glaube auch hier an dem Ort heute. God is asking us the same question. Stellt uns Gott dieselbe Frage. That was asked of Isaiah. Die Jesaja gestellt wurde. Whom shall I send? Wen kann ich senden? Who will go for us? Wer wird für uns gehen? Whom shall I send? Wen soll ich senden? There's a world that's very hurting. Da gibt's eine Welt, die ist sehr sehr verletzt. A world that's lost. Eine Welt, die verloren ist. A world that's dark. Eine Welt, die dunkel ist. A world that's sick. Eine Welt, die krank ist. A world that's impoverished. Eine Welt, die arm ist. A world that's demanding answers. Eine Welt, die nach Antworten for sucht. For very difficult questions. Für schwierige Fragen. And God is asking. Und Gott fragt. Whom may I send? Wen soll ich senden? Whom will go? Wer wird gehen für uns? As believers, als Gläubige, the highest call we could ever receive, die höchste Berufung, die wir überhaupt bekommen können, is that call to go into all the world, ist die Berufung, in alle Welt zu gehen, and preach the good news of the gospel, und die gute Nachricht zu predigen. We have the answer, wir haben die Antwort, that the world is looking for, nach der die Welt sucht. We have the healing. Wir haben die Heilung, that the world is dying for. Nach der die Welt sich sehnt. We carry Wir tragen the divine provision, abundance, diese göttliche Versorgung, that the world is lacking, die der Welt fehlt. So God asks, also fragt Gott, who may I send? Wen kann ich senden? Whom will go for us? Wer wird für uns gehen? Isaiah answered. Und Jesaja hat geantwortet. He said, here am I. Hat gesagt, hier bin ich. Send me. Sende mich. When we talk about revival, wenn wir über Erweckung sprechen, touching cities, wie sie die Städte berührt, impacting regions, Regionen beeinflusst, influencing nations, Nationen beeinflusst, and then flowing to the nations of the earth, und in die Nationen der Welt vordringt. The very real truth, die Wahrheit ist, is that revival has to start somewhere, dass die Erweckung irgendwo anfangen muss. And if we read the Bible, und wenn wir die Bibel lesen, we realize it's not even so much somewhere, it's actually with someone. Wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir, dass es nicht nur irgendwo ist, sondern mit jemandem. When God wants to move, he always picks a man or a woman. Wenn Gott sich bewegen will, dann wählt er immer einen Mann oder eine Frau aus. And his selection is not based on your ability. Und seine Wahl hängt nicht von deiner Fähigkeit ab. His criteria is not your qualifications. Sein Kriterium ist nicht deine Qualifikation. It's simply based, es ist einfach nur, on your willingness to surrender. Deinen Willen, dich hinzugeben. So tonight he asks, also heute Abend fragt er, who may I send? Wen kann ich senden? There's an impartation flowing. Da ist eine Zuteilung, die fließt. To ignite you with the glory, um dich mit der Herrlichkeit zu entzünden. As a supernatural soul winner, als ein übernatürlicher Seelengewinner. As a divine healer, als ein göttlicher Heiler. As a generous provider, als ein großzügiger Versorger. There is an anointing here tonight, da ist eine Salbung hier heute Abend, to equip you, um dich zuzurüsten, completely, komplett, for what you are called to do, für das, was du berufen bist zu tun. But God asks the question, aber Gott fragt, whom may I send? Wen kann ich senden? Who will go for us? Wer wird für uns gehen? And tonight, if your answer is, und wenn deine Antwort heute Abend ist, hier bin ich, I want you to get out of your seat and come to this altar. Dann möchte ich, dass du aus deinem Platz von deinem Platz kommst und zu diesem Altar. Get out of the seat and come to the altar. Komm aus deinem Platz und komm zum Altar. Get out of your seat and come to the altar. Komm von deinem Platz und komm zum Altar. Shoo. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. And I want you to come. Und ich möchte, dass du kommst. Saying, here am I. Und dass du sagst, hier here bin am ich. I. Hier bin ich. Here am I. Hier bin ich. Here am I. Here am I. Hier bin ich. Here am I. Hier bin ich. Some of you may want to bend down, some of you may want to kneel, some of you may want to stand, but manche, just come with sincerity of heart. Manche wollen stehen, manche wollen knien, manche wollen. Come with sincerity of heart. Aber komm mit im ernsten Herzen. There's a move of glory. Das ist eine Bewegung der Herrlichkeit. That's moving across the globe worldwide. Die sich um den Globus bewegt gerade. This move of glory. Diese Bewegung der Herrlichkeit. Is calling the remnant people to arise. Er ruft diesen Überbleibsel, dass er aufsteht. And I believe God wants you to be part of that remnant army. Und ich glaube, Gott möchte, dass du Teil dieser überbleibenden Armee bist. God wants to anoint you in a greater capacity. Gott möchte dich noch in einer größeren Art und Weise salben. God wants to anoint you. Gott will dich salben. For the call, for the assignment. Für die Berufung, für den Auftrag. For the anointing that you carry. Für die Salbung, die du trägst. He wants to heighten it. Er möchte es hervorheben. In a new way. Auf eine neue Art. He's been reaching you with his glory. Er hat dich erreicht mit seiner Herrlichkeit. So that you would say, so dass du sagen kannst, here am I, God. Hier bin ich, Gott. Send me. Sende mich. Takes willingness. Es braucht diesen Willen, sich hinzugeben. Just come to the altar. Komm zum Altar. Lay down your life. Leg dein Leben hin. And receive his. Und empfange seins. Lay down your agenda. Lege deine Agenda hin. Receive his. Und empfange seins. Lay down your will. Lege deinen Willen hin. Receive his. Und empfange seins. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Is there someone danke, that can come to the keyboard? Kann jemand das Keyboard spielen? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Lord, I thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Here am I. Hier bin ich. Here am I. Hier bin ich. Here am I. Hier bin ich. Puh. Just like Isaiah's lips were touched by fire. Wie Jesajas Lippen vom Feuer berührt wurden. God wants to touch you with the fire of His presence tonight. Möchte Gott dich mit dem Feuer seiner Gegenwart berühren. A burning of holiness. Ein Brennen der Heiligkeit. That comes in the glory right now to burn with holiness. Das in der Heiligkeit kommt jetzt. To burn for Him. Um für ihn zu brennen. He's working a work of purity in your life right now. Er wirkt ein Werk der Reinheit in deinem Leben. Wow, wow, wow. Just reach out, just reach out, just receive. Streck dich aus, empfang es. Just receive, just yield, just surrender. The fire's coming. Das Feuer kommt. The fire's coming. Das Feuer kommt. Das Feuer kommt. The fire always falls on the offering. Das Feuer fällt immer auf das Opfer. The fire always falls on the offering. Das Feuer fällt immer auf das the Opfer. The fire always falls on the offering. Das Feuer fällt immer auf das the Opfer. The fire always falls on the offering. Das Feuer fällt immer auf das so Opfer. So tonight you're offering your life. Also heute Abend gibst du dein comes, Leben hin. The fire comes. The fire das Feuer comes. Kommt. In Jesus' mighty name, right now. In Jesu mächtigen Namen. Lord, I thank you for it. Herr, ich danke dir dafür. I thank you for it. Ich danke dir dafür. I thank you for it. Ich danke dir dafür. The fire of your presence. Das Feuer deiner Gegenwart. The fire of your glory. Das Feuer deiner Herrlichkeit. The fire of your holiness. Das Feuer deiner Heiligkeit. The fire of your calling. Das Feuer deiner Berufung. Fire for souls. Das Feuer für Seelen. Fire of healing. Das Feuer der Heilung. The fire of God. Das Feuer Gottes. Fire of God. Das Feuer Gottes. Fire of God. Right Feuer Gottes. Fire of God. Das Feuer Gottes. Begin to burn. Es fängt an zu brennen. Fire of God. Feuer Gottes. Begin to burn. Fang an zu brennen. Burn, brenn. Burn, burn. Brenn. Fire of God. Feuer Gottes. Begin to burn. Fang an zu brennen. Fire of God. Feuer Gottes. Begin to burn, fang burn, zu brennen, burn, zu brennen, fire zu brennen. Of God, Feuer Gottes. Begin to burn, fang an zu brennen. Fire of God, Feuer Gottes. Begin to burn, fang burn, an zu brennen, burn, zu brennen, zu fire brennen. Fire of God, Feuer Gottes. Begin to burn, fang an zu brennen. Fire of God, Feuer Gottes. Begin to burn, burn, fang burn, an zu brennen, zu brennen, burn, zu brennen. Fire on the altar. Feuer auf dem Altar. Fire on the altar. Feuer auf dem Altar. Fire on the altar. Feuer auf dem Altar. Beginning to burn. Es fängt an zu brennen. There's fire on the altar. Es ist ein Feuer auf dem Altar. There's fire on the altar. Es ist ein Feuer auf dem Altar. There's fire on the altar. Es ist ein Feuer auf dem Altar. Beginning to burn. Es fängt an burn, zu brennen. Burn. Zu brennen. A fire on the altar. Es ist ein Feuer auf dem Altar. A fire on the altar. Ein Feuer auf dem Altar. There's fire on the altar. Ein Feuer auf dem Altar. Beginning to burn. Es fängt burn, an zu brennen, burn, zu brennen. Fire on the altar. Es ist ein Feuer auf dem Altar. There's fire on the altar. Feuer auf dem Altar. There's fire on the altar. Es ist ein Feuer auf dem Altar. Beginning to burn. Es fängt an zu brennen. Burn, zu brennen. Burn, zu brennen. Burn, zu brennen. Burn, burn, zu brennen. Burn, brennen. Burn, brennen. Burn, burn with holiness. Burn, brennen mit Heiligkeit. Burn, burn, burn with holiness. Brennen mit Heiligkeit. Burn. Brenn, brenn, burn, burn, brenn. Bring in the cleansing. Bring die Reinigung. Beginning to purify. Es beginnt zu bringing reinigen. A cleansing. Es bringt die to Reinigung. The people of God. Zum Volk Gottes. It's bringing a cleansing. Es bringt eine Reinigung. Beginning to purify. Es reinigt. Bringing a cleansing. Es bringt eine to Reinigung. The people of God. Zum Volk Gottes. It's fire on the altar. Das Feuer auf dem Altar. It's fire on the altar. Das Feuer auf dem Altar. It's fire on the altar. Das Feuer auf dem Altar. Beginning to burn. Und es fängt an zu brennen. It's fire on the altar. Das Feuer auf dem Altar. It's fire on the altar. Das Feuer auf dem Altar. It's fire on the altar. Das Feuer auf dem Altar. Beginning to burn. Es fängt an burn, zu brennen. Burn, Bringing a cleansing. Es bringt eine Reinigung. Beginning to purify. Es fängt an zu reinigen. Bringing a cleansing. Es bringt eine Reinigung. To the people of God. Zum Volk Gottes. It's bringing a cleansing. Es bringt eine Reinigung. It's beginning to purify. Es reinigt. Bringing a cleansing. Es bringt eine Reinigung. To the people of God. Zum Volk Gottes. Burn. Burn. Brenn. Fire of God. Das Feuer Gottes brennt. Burn. Brennt. Burn. Brenn. Burn. Brenn. Burn. Brenn. Burn. Wow. Brenn. Consume all that can be consumed. Verschling alles, was verschlingt werden kann. Das, was überbleibt, is pure and holy, rein und heilig ist. Shining like gold, wie Gold strahlt. The pure gold of your glory. Das reine Gold deiner Herrlichkeit. He's clearly defining the assignment for this day. He's clearly providing a higher and better way. Gibt einen höheren, he's clearly Weg. Defining the assignment for the day. Gibt das Design für den he's Tag. Clearly providing a higher and better way. Gibt fire einen höheren, on the altar. Weg. There's fire on the altar. Das ein Feuer auf dem Altar. There's fire on the altar. Das ein Feuer auf dem Altar. It's beginning to burn. Es fängt an zu brennen, zu brennen. Fire on the altar. Das ein Feuer auf dem Altar. There's fire on the altar. Ein Feuer auf dem Altar. There's fire on the altar. Das ein Feuer auf dem Altar. It's beginning to burn. Es fängt an zu brennen, zu brennen, zu brennen. Burn, burn, burn, burn, burn. Brennen, brennen, brennen, brennen, brennen, brennen, brennen. Some of you may begin experiencing the heat of God. Manche empfinden die Hitze Gottes. You might experience an electricity kind of sensation. Vielleicht electrical. Spürt ihr auch diese wie eine Elektrizität. Or it might just be that the temperature is really, really being turned up. Oder es fühlt sich an, wie wenn die Temperatur noch mal ganz hochgedreht wäre. And you're just feeling that burning. Und du spürst dieses Carry Brennen. That holy burning. Nimm dieses heilige Brennen. Carry that holy burning. Trage dieses heilige Brennen. Carry that holy burning. Trage das heilige Brennen. That keeps your motives pure. Das deine Motive reinhält. That keeps you connected with the purity of Jesus Christ. Das dich verbunden hält mit der Reinheit von Jesus Christus. Keeps the reverence for the blood. Die die Ehrfurcht vor dem Blut hält, vor dem vollführten Werk. The fire. Das Feuer. Here I am, Lord. Hier bin ich, Herr. Send me. Sende mich. Send me. Sende mich. Nations are calling. Die Nationen rufen. Nations are calling. Die Nationen rufen. Nations are calling. Die Nationen rufen. Can you hear them? Nations are calling. Die Nationen rufen. Nations are calling. Die Nationen rufen. Nations are calling. Die Nationen rufen. Can you hear them? Kannst du sie hören? Can you hear kannst du sie people hören? Are calling. Die Menschen people rufen. Are calling. Die Menschen rufen. People are calling. Die Menschen rufen. Can you hear them? Kannst can du sie hören? Kannst du sie hören? Family is calling. Familien rufen. Family is calling. Familie ruft. Family is calling. Familie ruft. Can you hear them? Kannst du sie can hören? You hear them? Friends are calling. Freunde rufen. Co-workers are calling. Kollegen rufen. The world is calling. Die Welt ruft. Because they're desperate to know what you know. Verzweifelt wissen wollen. They want to know what you know. Sie wollen wissen, was du they weißt. They want to have what you have. Sie wollen haben, was du to hast. To see what you receive. Sie wollen empfangen, people was du are calling. Hast. Die Menschen rufen. Family is calling. Familien rufen. Friends are calling. Freunde rufen. Nations are calling. Die Nationen rufen. They want to know what you know. Sie wollen wissen, was du weißt. Was du weißt. Was du weißt. The world needs Jesus. Die Welt braucht Jesus. He's the answer. Er ist die Antwort. The world needs Jesus. Die Welt braucht Jesus. He lives in you. Er lebt in dir. The world needs Jesus. Die Welt braucht Jesus. He's the answer. Weil er ist die Antwort. The world needs Jesus. Die Welt braucht Jesus. He lives in you. Er lebt in dir. So arise and shine. Also steh auf und schein. Stand up in this day. Steh auf an diesem Tag. Arise and shine. Steh auf, let sei the Licht. Glory make the way. Und lass die Herrlichkeit den Weg bereiten. Arise and shine. Steh auf, sei Licht. And walk in your call. Und geh in deine Berufung. Arise and shine. Steh auf, sei Licht. To bring salvation to all. Um Erlösung einzubringen. Weil deine Familie ruft. Your friends are calling. Deine Freunde rufen. The world is calling. Die Welt ruft. The nations are calling. Die Nationen rufen. Wanna know what you know, what you know. Sie wollen wissen, was du weißt, was du weißt, was du weißt. They need to receive what you receive. Sie müssen empfangen, was du empfangen hast. The glory. Die Herrlichkeit. It's the glory. Es ist die Herrlichkeit. It's the glory. Come on, just lift up your hands all over this Hebt place eure right Hände now. In diesem Ort jetzt. Just lift up your hands all over this place. Hebt eure Hände überall hier im Raum. Father, in the name of Jesus, I Vater, thank you for Jesus, your burning. Ich danke dir für dein Brennen. I thank you for the willing hearts in this place tonight. Ich danke dir für die willigen Herzen an diesem Ort hier. Those that are yielding and surrendering. Die sich hingeben. To your call. Deiner Berufung. God, I thank you for continuing to burn in us. Herr, ich danke dir, dass du weiter brennst. Burn bright. Brenn hell. Let your light shine. Lass dein Licht strahlen. Before all men. Vor allen Menschen. That everywhere we go, every place that we touch. Dass überall, wo wir hingehen, jeden Ort, den wir berühren. That your glory will go, travel with us. Dass deine Herrlichkeit mit uns gehen wird. Give us a new boldness in your fire. Gib uns einen neuen Mut in deinem Feuer. A new willingness. To speak up and say something. To rise up with our voice. Mit unserer Stimme aufzustehen. The gospel message. Und mutig, das Evangelium zu verkünden. We can't keep it hidden any longer. Wir können es nicht mehr versteckt lassen. Lord, I thank you that you anoint us for this call. Herr, ich danke dir, dass du uns salbst für diese Berufung. There's an evangelization gift. Das ist eine Gabe der Evangelisation. That's being given to you tonight if you receive it. Die dir gegeben wird, wenn du sie empfängst. And then do what Timothy said. Und dann tu, was es in Timotheus heißt. Fan into flame this impartation that you've received. Fache die Flamme dieser Zuteilung, die du empfangen Begin hast. Begin to practice it. Fang es an Begin zu praktizieren. Fang es an zu auszuüben. Begin to do what you say. Fang an zu tun, was du sagst. Yeah, as you walk in the way. Während du dir auf diesem Weg gehst. Let the light of God's glory. Dass das Licht von Gottes Herrlichkeit begin to shine through you. Durch dich scheinen wird. In Jesus mighty name. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Amen. Wow. Amen. Wow. Wow. Wow. There's a new impartation. Das ist eine neue Zuteilung. You can't come to the fire and not get an impartation from the Lord. Du kannst nicht ins Feuer kommen und keine Zuteilung vom Herrn bekommen. Now listen, there's one more thing I want to invite you to do tonight. Und das ist noch eine Sache, die ich euch einladen möchte, dass ihr es tut. We've been in the glory tonight. We've been in the glory realm. Wir waren heute in der Herrlichkeit. And I know from reading the word. Und ich weiß vom Lesen des Wortes. And from spending time in the Spirit. Und vom davon Zeit im Geist verbracht zu haben. That whenever we approach the greatness of who He is. Dass wenn immer wir die Größe von dem, der ist, uns dem nähern. He asked for an offering. Dann bittet er um ein Opfer. You've come. Du kommst. And with your mouth said, I'm giving the offering of my life. Dann und sagst mit, ich gebe das Opfer meines Lebens. Ich gebe mich selbst als ein Opfer. But now I want to give you the opportunity. Aber jetzt möchte ich euch die Gelegenheit to take your finances geben, eure Finanzen zu nehmen. And sow a seed. Und einen Samen zu give sehen. An offering. Some of you the Spirit speaking to you about an offering that needs to be sowed. Ein Opfer zu geben, wie der Herr es euch zeigt. In many ways when you give a financial offering. Auf viele Art ist es so, wenn du einen finanzielles Saatgut gibst. It's putting the seal on what you the commitment that you made in the Spirit. Dann macht es ein Siegel auf die Verpflichtung, die du im Geist getroffen hast. Und sagt, Herr, ich werde nicht nur eine Sache sagen und eine andere machen. But God, even as I've given my life to you, sondern Gott, wie ich mein Leben dir gegeben habe, I'm going to take my finances, which represent my time, my effort, my work, my blood, my sweat, my tears. So nehme ich meine Finanzen, die meine Zeit, meinen Aufwand, meine Tränen und all das repräsentiert. And I'm going to sow it in your glory. Und ich werde es in deine Herrlichkeit säen. And what I bring to the glory, und was ich in die Herrlichkeit bringe, you receive as a beautiful incense. Wow. Das empfängst du als ein Wohlgeruch. It comes to you as a worship. Es kommt zu dir als Lobpreis. You inhale our worship. Und du atmest unseren Lobpreis ein. But then the response, aber die Antwort, is that you exhale more glory. Ist, dass du mehr Herrlichkeit ausatmest. So I want you to go get your checkbooks, go get your wallets, go get your purses, go back to your seat. Zu eurem an eurem Platz and geht. I want you to prepare an offering that you can give to the Lord tonight, something that you can bring dass ihr dem Herrn geben könnt. Into the glory. In der Herrlichkeit. Something that's meaningful. Etwas, das von Bedeutung ist. Don't just be a bucket plunker. Sei nicht nur einer, der, you know, don't just do the same old thing and expect a different result. Mach nicht immer das Gleiche wie sonst immer. The Bible says God loves a generous giver. Die Bibel sagt, der Herr liebt einen großzügigen Geber. Someone whose heart is in their giving. Okay, do you want to mention that? Because you understand that better. Okay, ihr habt zwei Möglichkeiten zum Geben, wenn wir jetzt die Eimer durchgeben. Entweder ihr könnt in bar geben, so wie der Heilige Geist euch leitet. Oder aber ihr könnt unter eurem Stuhl die Verpflichtungserklärung nehmen, die unter eurem Stuhl liegt. Vielleicht habt ihr das nicht dabei, was der Heilige Geist euch aufs Herz legt. Oder ihr wollt am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung haben. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, du kannst es von der Steuer absetzen. Dann kannst du diese Spenden, diese Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl nehmen und kannst in die eine Hälfte eintragen, was du geben möchtest. Und tust es in den Eimer rein und auf der anderen Hälfte schreibst du auch den Betrag drauf und da ist die Kontonummer und dann kannst du es in den nächsten Tagen überweisen. Okay? Also das sind die beiden Möglichkeiten, wie du geben kannst, wenn du live hier vor Ort bist. Wenn du über online zuschaust, dann kannst du jetzt auch geben und du hast die Möglichkeit, per Überweisung zu geben über die IBAN, die eingeblendet wird. Oder du kannst PayPal benutzen, wird auch eingeblendet, die Kontaktdaten. Oder du kannst per Kreditkarte geben, wenn du auf unsere Homepage gehst, glorylife.net/geben. Da kannst du per Kreditkarte geben. Die Homepage ist auch auf Englisch, also auch wenn du auf Englisch zuschaust, heute Abend über Livestream haben wir auch einige Englischsprachige dabei, dann kannst du das auch auf Englisch tun und auf unserer Homepage erledigen. Okay, also jetzt frag einfach den Heiligen Geist, was du tun sollst und dann geben wir die Eimer durch und du bist einfach frei, dich führen zu lassen vom Heiligen Geist. Halleluja. Wenn du es tust, dann tu es mit diesem Herzen wirklich der Anbetung. Tu es mit dem Herzen der Freude. Weißt du, so wie der Bauer, der sät, einfach der sät mit Freude, weil er weiß schon, die Ernte kommt. Amen. Der weint nicht, weil er was verliert, sondern der freut sich, weil er was bekommt. Amen. Also, mit diesem Herzen, gib heute Abend. Okay? Ihr Ordner, ihr dürft die einmal durchgeben, überall, wo ihr seid. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Halleluja. Wow, ihr Lieben. Das ist erst der erste Abend. Das ist der Hammer. Das fühlt sich schon an wie der Abschlussabend. Ich bin gespannt, wo wir landen an diesem Wochenende. Ich bin gespannt, wo wir landen. Hey, ich glaube, wir gehen auf eine Reise ohne Wiederkehr. Auf eine Reise. Halleluja. Wo kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in kein menschliches Herz ist es gekommen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und da gehen wir hinein an diesem Wochenende. Wir bewegen uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit.